Unser Thema heute, Ohrenschmalz. Was denn, nicht rasiert? 11. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Meisten Berlin Podcast. Irgendwas ist doch immer. Willkommen beim Podcast-Äquivalent zum Berliner Flughafen. Dauert alles länger als geplant, aber am Ende landet man doch irgendwie. Ich bin Stefan und während Sportler für Olympia jahrelang trainieren, ist dieser Mann hier ein Naturtalent im Fach sinnlose Fakten. Er braucht kein Doping, er hat Berliner Luft und Koffein im Blut. Hier ist René, Hallöchen. Ja, hallo Stefan, hallo da draußen an den digitalen Empfangsgeräten. Heute zur 184. Folge. Irgendwas so ist doch immer der Meister Berlin Podcast an diesem wunderschönen 18. Februar. Und wie immer telefonisch dazugeschalten, Marc. Hallo Marc. Zum einen heißt es nicht dazugeschalten, sondern nicht dazugeschaltet. Egal wie er technisch angebunden ist, klug scheißen kann er. Ja, genau. Marc, komm. Ja. Hallo Marc. Falls ihr da draußen das nicht mitgekriegt haben solltet, nicht in den Shownotes, sondern in diesem textuellen Teaser bei Spotify zum Beispiel, da habe ich mich etwas schriftlich darüber ausgelassen, dass das ja meine Schuld war, dass meine Tonqualität letztes Mal geradezu unterirdisch war. Da habe ich irgendwo auf den falschen Knopf gedrückt und dann hat er in meinem umfangreichen Computersystem zu Hause einfach das falsche Mikrofon benutzt und hat keiner gemerkt. Langweil uns doch nicht mit technischen Details. Echt mal. Brauchst du nicht rausgehen. Das ist eigentlich eure Aufgabe. Also, lieber Stefan, ja. Herzlich willkommen zurück. Ja, zurück? Wir begrüßen ihn hier, den Mann mit der fleischwarmen Badekappe, der im Winter so ja Unterwäsche trägt. Hallo Stefan. Und hallo. René? Ja. Jo, was kommt jetzt? Ich sage am besten ohne Worte. Ja, besser ist auch. Gut, besser ist. An euch da draußen, herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Biete Unterhaltung, Suche Zuhörer. Wir haben wieder jede Menge Sendungen. Und deswegen würde ich sagen, steigen wir eigentlich auch schon mal ein. Wir sind wieder sehr themenreich aufgestellt. Es gibt wieder einiges zu beschweren. Richtig. Wichtigste Frage zuerst, das interessiert natürlich auch unsere HörerInnen. Wie geht's dir, Marc? Bist du gut gelandet hier? Ja, er hat, sagen wir so, er hat Muffins bei gehabt und die sehen aus, als wären die nicht mit Boden in Berührung gekommen. Also ich würde mal sagen, dass die Fahrt war erfolgreich. Ich bin nicht mit dem Fahrrad lang hingeschlagen. Ich muss aber zu meiner Schande gestehen, dass ich die letzten Tage doch tatsächlich los Draht is a los, wie der Spanier sagt, pflichtbeflissenst zu Hause gelassen habe. Bin einfach zu oft irgendwie auf die Fresse gefallen und und das machst du jetzt ohne Fahrrad, zu Fuß? Ja, nee. Na, ich kenne viele, ehrlich gesagt, die sich hingelegt haben irgendwie die letzten Tage und Wochen. Ja, wahrscheinlich auch. Deswegen habe ich mir auch so Spikes bestellt, so Zeug, so aus Gummi bestehend, was man sich über die über die Zuhe rüberschiebt. Okay. Ich meinte natürlich über die Schuhe rüberzieht. Und dann sind da so safe. Metallene Spikes dann da noch drunter, also ja? Metalldinger. Und es hat ein paar Tage gedauert, bis das angekommen ist zu Hause, weil es kam selbstredend irgendwie aus Fernost. Ja, nein, du brauchst gar nicht so zu gucken, Stefan, ich habe sie heute nicht dabei, weil ich fahre ja Fahrrad. Was soll ich denn auf dem Fahrrad mit den Spikes? Da bräuchte ich ja Spikes am Fahrrad. Genau. Ja. Ja, quasi die Spikes sind quasi die Ketten, Schneeketten für Die Schneeketten für Schuhe. Le Schuh, wie der Franzose sagt. Sehr der gut. Schuh im Deutschen. Marc, bei dir geht das gerade alles rückwärts, fällt mir auf. Du lernst jetzt wieder Laufen und Fahrradfahren. Oder du unlernst Laufen und Fahrradfahren. Ich unlerne. Du meinst natürlich verlerne. Entlernen. Ja. Entlernen. In Ordnung. Ich muss zu den Spikes noch was sagen, aber Stefan hat noch einen Einwand. Na, ich wollte auch sagen, also ist cool, dass du dir jetzt Spikes geholt hast, aber kleiner Tipp, der Winter ist bald vorbei. Ja, hurra. Nächste Woche. Ja. Nächste Woche, du, ein paar ich Tage halt's noch. Halt wie der Senat. Der ist spätestens April, ist der bestens auf Schnee und Eis vorbereitet. Genau. Vielleicht halten die ja auch gut an den Badelatschen, die du ab nächste Woche tragen wirst. Oder aber noch viel besser, wir haben so viel Glück, und mit wir meine ich natürlich mich und vielleicht noch Tina, und die Spikes halten bis zum nächsten Winter durch. Ja, ihr wisst ja so gerade so bei technischem Gerät, so Zeug, das liegt sich schnell mal kaputt, wenn man es nicht regelmäßig benutzt. Na, jedenfalls im Zuge der Bestellung dieser Spikes dachte ich an nichts Böses und habe das Zeug bestellt und dann hieß es irgendwie, naja, du war drauf, das ist so in 3-4 Tagen ist das da. Hm. Ich so, ja, Amazon-Technik finde ich gut, machen wir so. Ist auch recht preiswert, 57 so ein Paar, gleich 2 Paar bestellt, Tina soll ja auch nicht lang hinschlagen. Gesagt, getan. Und eine Woche kam und verging und Amazon meinte, ja, du, morgen müssen die dann da sein. Und der nächste Tag kam und ging auch wieder und Amazon sagte, pff, ja, jetzt weiß ich auch nicht. Hm. Also entweder wartest du jetzt noch ein paar Tage oder aber du sagst, du möchtest hier rückabwickeln, kriegst du Geld wieder und dann ist gut. Und ich so, nee, was soll ich denn mit dem scheiß Geld? Ich brauche diese Schuhüberzieher. Habe also noch ein bisschen gewartet und dann kamen sie auch wieder. Und noch während ich wartete, las ich im Internet, dass es dort momentan eine perfide Betrügermasche gibt. Die sind nämlich auf genau diesen Zug aufgesprungen. Die wissen sowas wie diese Spike-Überschüchen. Die werden gerade momentan stark nachgefragt. Und deswegen haben sie so einen kleinen Schalter eingebaut. Du pass auf, wenn du hier klickst, dann ist es quasi per Expresslieferung und dann kommst du besonders schnell. Ja. So, und die Betrugsmasche dabei ist das. Wir erinnern uns, ein Paar kostet 7,50 Euro. An dem Preis selber ändert sich auch nichts. Nur die Versandkosten steigen dann auf 2.000 Euro. Ja. Was? Ja. Aber das ist doch augenscheinlich Betrug. Ja. Aber hast du die mal Kohle ist. Ja. Weil hast du würdest ja für den Podcast einen Erfahrungsbericht liefern. Nee, will ich nicht. Okay. Also da bin ich mal ganz ehrlich. Das wollte ich dann noch nicht. Nee, habe ich dann zwischenzeitlich gelesen und dachte auch so, oh, die armen Schweine, die darauf reingefallen sind. Weil du kannst dich natürlich irgendwie bei Amazon darüber beschweren und sagen, du pass auf, da hast irgendwie, das ist hier nicht so rechtens. Und das Einzige, was Amazon macht, ist, okay, wir nehmen den Händler aus dem Programm, wir nehmen die Produkte aus dem Programm, aber du musst nicht denken, dass du deine Kohle wiederkriegst. Mhm. Aber weit gefehlt, mein Freund. Ja. So viel zu meinen bewegten letzten 2 Wochen. Da kann ich dir aber beipflichten und einen ähnlichen Fall, also hättest du das nicht gesagt, ich habe mich jetzt daran erinnert, weil ich war neulich auf einer Beerdigung und habe natürlich überlegt, was zieht man denn an, es ist Winter, es ist kalt und man muss auch eine Beerdigung und habe dann auch irgendwie bei Amazon noch Sachen bestellt und hatte genau dieselbe Situation, dass manche Sachen, damit die schnell kommen, da waren auch irgendwie Express, ganz schneller Express, auch von 200, 300 Euro Versandkosten für einen Artikel, der vielleicht 10 Euro, 20 Euro kostet. Also scheint mittlerweile stark im Kommen zu sein. Immer beliebter werdende Masche unter den gängigen Betrügern zu sein. Und du musst natürlich nicht denken, dass diese Expresslieferung denn eine solche auch tatsächlich ist. Nein, das kommt trotzdem nicht. Genau, das Geld ist früher weg, aber es kommt trotzdem nicht schneller an. Aber man kriegt was anderes, kann ja auch sein. Tö. Ja. Ja. Aber ich habe auch einen anderen Fall gehabt. Ich habe nämlich eine Hose mir bestellt bei Amazon und da kamen 2 Hosen. Eine Unterhose. Nein, was anderes, aber es kamen 2 plötzlich. Was anderes, das klang jetzt eben, als wenn es was Spezielles ist. Nein, keine Unterhose. Lederhose. Nein, eine normale Latex. Jeans. Und ich habe 2 bekommen. Das fand ich nett. Hab dann erstmal nochmal den Artikel gecheckt, ob ich mich vielleicht verguckt habe. Nee, war nur eine und ja, was soll ich machen? Ich hatte mal den Fall, ich wollte eine lernbare Fernbedienung bestellen, 7 Euro oder irgendwas. Und dann kam die im Rahmen einer größeren Bestellung, habe ich das gemacht. Mhm. Und dann hat mich gewundert, dass an der Fernbedienung immer so ein Label mit einer 3 war. Und das hat sich dann relativ schnell aufgelöst. Das kamen 3 Fernbedienungen, obwohl ich nur eine bestellt habe. Hintergrund war gewesen, also ich habe auch alle 3 bezahlt. Das war eine Mindestbestellmenge von 3 und dann galt dieser Preis. Jetzt wollte ich aber keine 3 Fernbedienungen haben. Also hast du 2 zurückgeschickt. Pass auf, der Witz ist, da habe ich gesagt, Mindestbestellmenge war halt 3, habe ich gesagt, nee, 3 will ich nicht, also sollen die wieder zurück. Mhm. Und beim Zurücksenden sollte ich angeben, wie viel ich zurücksende. Da habe ich natürlich gesagt, 2. Also da ist wohl eine Lücke im System. Ja. Ja. Aber nochmal zurück. Ja, bitte. Oder wolltest du was sagen? Nein, mach du erst. Zurück nochmal zur Beerdigung. Ja. Die Jeans war hoffentlich schwarz. Das ist genau. Wollte ich euch mal fragen. Wie würdet ihr heutzutage zu einer Beerdigung gehen? Dem Anlass entsprechend. Ich würde mir selbstverständlich einen Anzug maßschneidern lassen, der ausschließlich aus weißen Lilien gefertigt wurde. Und ihr so? Ja, und dann mit schwarzer Asche eingefärbt. Also ich würde natürlich vorzugsweise was Dunkles anziehen, aber wenn ich keine schwarze Hose im Schrank hätte, dann würde ich auch eine Jeans anziehen. Mhm. Ich denke, in dem Kontext ist guten Willen zu zeigen schon ausreichend. Im Prinzip reicht es doch, eine schwarze Binde am Arm zu tragen, oder? Ja, Ein schwarzes Stirnband. Ist die Frage. Natürlich, dunkel ist natürlich immer den Anlass entsprechend. Ne? Und das hängt vom Land ab. Und ja, oder von der Kultur. Wir reden ja jetzt hier von Deutschland, ne? Von Berlin. Und, okay, genau. Deutsche Kultur. Also ich hatte eine schwarze Anzugshose an, weil für mich gehört einfach zur Beerdigung der Klassiker schwarzer Anzug. Rote Schuhe. Ja gut, im Winter habe ich dann halt Winterschuhe angehabt, weil der Friedhof war voller Schnee und auch glatt. Aber die waren rot. Rote Stiefel. Nein, das nicht. Nein. Moonboots. Und halt so eine, so eine Anzugsjacke halt, die auch warm ist. Ne? Du meinst ein Jackett? Nein, warte mal, heißt das Jackett? Jetzt muss ich mal kurz überlegen. Eine Anzugjacke? Ist es das Oberteil? Nee, das ist ein Blouson? Oh Gott, wie heißt denn das? Jetzt habe ich den Begriff vergessen. Hat es einen Reißverschluss oder Knöpfe? Nee, Knöpfe. Ein Sakko. Ja, ein Sakko. Genau, danke schön. Ist das nicht dasselbe? Mich doch, das wollte ich hören. Ist das nicht dasselbe wie ein Jackett? Ein Jackett? Ein Sakko ist ein bisschen länger, oder? Ein Jackett, ein... Boah. Ihr lieben Leute da draußen, die ihr uns zahlreich zuhört. Hilfe. Genau. Bitte meldet euch. Genau. Und bei der Gelegenheit auch gleich, wie macht man einen Schlips? Hattest du einen Schlips um? Eine Fliege? Nein, weil ich habe unten drunter kein Hemd gehabt, sondern einen schicken schwarzen Rollkragen. Oh ja, sehr schön. Und das hat sehr gut gepasst. Hat denn jetzt einen schicken schwarzen oder einen Rollkragenpullover? Entschuldigung. Hilfe. Ich frage für einen Freund. Genau. Für euch da draußen heißt das teilen, liken, abonnieren. Aber meine Frage zielt ja genau darauf ab, weil ich war ehrlich gesagt ein bisschen überrascht, weil die Leute von mega schick, also total schicker Anzug mit weißem Hemd, schwarzen Schlips, bis hin zu Alltagskleidung gekommen sind. Also, ich glaube, das ist heute gar nicht mehr das Problem, aber ich war trotzdem ein bisschen überrascht, muss ich ehrlich sagen. Wie nahe standst du? Also ich würde mal sagen, je näher, desto schicker. Ich hätte zu der Beerdigung wahrscheinlich in Jogginganzug kommen können im Dunkeln. Die Frage ist, ob es dort entsprechende Konventionen gibt und ob man sich den unterwerfen möchte oder ob das mittlerweile überhaupt noch gesellschaftlich geächtet wird, wenn man sich dem eben nicht unterordnet. Aber ich sag mal, um für mich zu sprechen, ich würde immer entsprechend, so wie ich es gelernt habe, halt schick und dunkel und dann ist es schon okay. So in Alltagsklamotten würde ich eher weniger gehen. Ja. Aber rote Schuhe. Nein. Das hast du dir ausgedacht. Ah, okay. Ja, okay. Und natürlich ist im Sommer eine Beerdigung einfacher als im Winter. Warum? Also, ich habe nur schwarze, lange Sachen. Ach so, ja, gut. Du hast ja schwarze Bermuda. Meinetwegen auf rotiert. Dann kannst ich weiß nicht, wohin das jetzt führt. Ne? Also, wir verstehen nicht. Es tut uns auf jeden Fall sehr leid, dass du offensichtlich einen Verlust beklagen musstest vor kurzem. Ja, aber das wollen wir mal. Er ist jetzt erlöst und hat seine Ruhe und das ist das Beste, glaube ich, das Wichtigste für ihn. Ne? Genau. Ansonsten habe ich natürlich immer noch mit den weißen, mittlerweile auch blauen Fingern irgendwie wenn zu tun. Blau ist ja ganz schlimm, habe ich euch ja gesagt, weil jetzt ist das Blut wieder zurück in den Finger. Nimm Zucker zu dir. Moment, zu den Muffins kommen wir gleich. Da gibt es nämlich gleich nochmal Schelte. Oh, er hat schon Hunger, okay. Und zwar, wenn die Finger dann blau werden, das ist eigentlich das Schlimmste, weil das heißt, es ist eine Sauerstoffunterversorgung in den Fingerchen. Aber sie kribbeln nicht mehr, ist eigentlich alles wieder okay. Leichte Blaufärbung geht dann aber hast du jetzt irgendwas dagegen bekommen? Nee, ich war bei meinem Hausarzt und der hat gesagt, das kenne ich doch, habe ich schon mal gesehen, das ist so Renault-Syndrom. Mhm. Ich sage, ich bin hier, um genau das abklären zu lassen, ob es das tatsächlich ist und wenn ja, welche Form, primär oder sekundär. Naja, ist auf jeden Fall Renault-Syndrom, da gibt es nichts anderes, was so symptomatisch sich ausgestaltet. Aber, sagt er, ich habe das zwar schon häufiger gesehen, habe es aber noch nie behandelt, deswegen schicke ich Sie jetzt mal zum Spezialisten, da gehen Sie bitte zum nächsten Mal zum Rheumatologen. Hier eine Überweisung. So, dann hat er mir noch auf den Weg gegeben, nehmen Sie mal hier so Online-Werkzeuge wie Doc2Lib etc. Das sind so Websites, wo man dann Online-Termine machen kann. Aber stellen Sie sich gleich darauf ein, so 3 Monate Wartezeit, wo ich auch so dachte, das ist ja so wie mit den Spikes an den Schuhen. Ja, wenn es dann behandelt ist oder du einen Termin bekommen hast, dann ist der Winter vorbei und dann hast du das Problem nicht mehr. Und dann geht es dir wieder gut und alles nicht so prall. Na, jedenfalls habe ich mich auf die Suche nach dem Rheumatologen gemacht und bei Dr. Lipp muss ich dann feststellen, da steht dann immer dabei, ach übrigens, wir nehmen theoretisch zwar noch neue Patienten, aber keine Kassenpatienten. Oder dort anders formuliert, Kassenpatienten können hier online keinen Termin machen. Punkt. Etwas anders formuliert. Aber da dachte ich auch so, na, sehr toll. Und dann habe ich natürlich sofort ChatGPT gefragt, du sag mal, wie sieht denn das aus, wenn ich versuchen würde, das System zu umgehen, indem ich einfach selbst bezahle. Das habe ich ja mal berichtet, dass ich das beim Hausarzt, bei einer Hautärztin mal so gemacht habe. Das war auch relativ preiswert. Obwohl, ich kann das gar nicht beurteilen. Also ich habe einen guten Fuffi bezahlt oder so und dann war okay. Und der meinte dann aber gleich, ah nee, bei so einem Spezialisten, also du gehst da hin und dann macht er noch irgendwas und dann kriegst du vielleicht noch was verschrieben. Also dann stell dich mal auf 300 bis 400 Tacken ein. Für eine Behandlung. Ja. Ja, also für einen Besuch, den du da machst. Dachte ich so, ist vielleicht nicht so prall. Also habe ich mir eine große Praxis ausgesucht, die auch hier in der Nähe ist, sagen wir mal. Und zwar unweit, da wo das Lafayette war. In dem Gebäude. In der Friedrichstraße. In der Friedrichstraße, Ecke Französische da irgendwo. Mhm. Und dann wollte ich da einen Termin machen und dann hieß es aber, ach übrigens, wir ziehen um. Die ziehen, du bist spät. Die sind jetzt irgendwie, ab heute sind die unter den Linden, haben auch heute erst wieder aufgemacht. Deswegen habe ich gesagt, nee, heute rufst du da nicht an, weil die hatten jetzt ein paar Tage Pause, weil sie umgezogen sind etc. Mhm. Das heißt, momentan werden die sowieso landunter sein. Also warte ich bis morgen, um dort da mal entweder persönlich vorstellig zu werden, weil da kann ich dann, wie gesagt, von der Arbeit aus mit der Mittagspause mal mit dem Fahrrad runtergondeln oder wenigstens mal anrufen und mal fragen, wie es denn wohl aussähe, wann ich denn da mal einen Termin bekommen könnte. Also bitte weiterhin Daumen drücken, weil die Problematik ist nach wie vor vorhanden und mit zunehmendem Alter wird es ja nicht besser. Dazu habe ich eine Frage. Ja. Ich bin immer so, wenn ich Ärzte suche und ich sehe, okay, die sind unter den Linden, die sind in der Friedrichstraße, dann denke ich mir immer, wow, da müssen ja die Mieten ordentlich sein, dort eine Arztpraxis zu haben, der muss ja Kohle haben. Denke ich dann immer. Geht euch das auch so oder ist das völliger Quatsch? Ich habe auch gerade gedacht, zu dem Arzt, da würde ich mir, wenn ich selber bezahle, dann noch dreimal überlegen. Ja. Aber unabhängig davon, Marc, wir haben heute sehr viele Synergien und die müssen wir nutzen, weil mir ist nämlich was Ähnliches passiert. Ich habe nämlich letzte Woche, saß ich abends auf meiner Couch und du plötzlich. Hast eine Couch? Ich habe eine Couch. Oh nein, jetzt ist gruselig. Da saß ich und plötzlich war alles, was ich rechts gehört habe, total dumpf. Ups. Ups. Einen Gehörsturz. Ja, da wäre meine Frage, wie hört sich denn ein Hörsturz an? Genau so. Es ist unterschiedlich. Also bei manchen Leuten ist es tatsächlich, dass es dumpf wird. Und bei anderen Leuten wird das Gehörte überlagert durch einen qua lauten Pfeifton. So Tinnitus-mäßig. Und das Wahrgenommene wird aber zusätzlich auch leiser. Normalerweise dauert das immer nur so ein paar Sekunden, ja. Und dann geht das wieder weg, aber es gibt auch Leute, die, Daraus sollte ich, du hattest schon mal einen Hörsturz? Nein. Nein. Er ist belesen. Also ich hatte so sekundenmäßigen Hörsturz, sowas hatte ich mal. Das na, man kennt es, wenn man zum Beispiel beim Duschen Wasser ins Ohr kriegt, ne? Dann ist kurz so ein bisschen anders und es wird dann wieder besser. Und und ich dachte dann, mal gucken, wann es weggeht. Am nächsten Tag war es immer noch nicht weg. Erstmal gegoogelt und dann war ich auch auf die Idee, Hörsturz, okay. Und da steht ja immer da, man sollte das so innerhalb von 3 bis 4 Tagen schon behandeln. Mhm. Also mir nützt nichts, wenn du dann in 3 Monaten einen Arzttermin kriegst, so wie bei dir. Also erstmal ein paar Hautärzte rausgesucht, HNO-Ärzte natürlich. Hals, Nasen, Ohren. Genau. Ach so, ich dachte, das heißt Haut, Nasen, Ohren. Die rausgesucht. und bei den meisten steht natürlich immer, keine Neupatienten. Klar, ne, kennt man ja. Und rumtelefoniert. Und dann habe ich aber einen guten erwischt, der mir erklärt hat, was ich machen soll. Nämlich, ich soll nicht direkt zum HNO gehen, sondern zum Hausarzt. Warum? Der stellt mir eine Überweisung mit einem Dringlichkeitscode aus. Und dieser Dringlichkeitscode berechtigt mich, sofort zum HNO zu gehen und ranzukommen. Und an euren Reaktionen sehe ich, ihr habt das noch nie genutzt. Nee. Ja. Nee, so ein Dringlichkeitsschumurr hatte ich noch nicht. Dann erkläre ich euch, wie es funktioniert und warum das ein Vorteil ist. Und das System gibt es angeblich schon mehrere Jahre und ich habe es auch noch nie, ich habe es mal gehört, aber nicht genau, wie es funktioniert. Warte, Stefan. Ja? Die Zuhörer müssen jetzt einen Stift und Zettel erst holen, ganz kurz warten. Richtig. Marc, du kannst die Pause nutzen. Um noch eine Alternative einzuwerfen, nämlich wenn es akut ist, wenn es dringend ist und kein Arzt verfügbar ist, dann gehst du dahin, wo die Ärzte sind, nämlich ins Krankenhaus. Ich habe auch schon mal gehört, mit Notarztwagen die fahren direkt durch. Genau. Kommst du gleich ran. Aber richtig, ist meistens auch preiswerter als ein Taxi. Okay. Und so mit Blaulicht Stefan, können die solche Verkehr schneller, schießen wie mit der Kanone. Schneller als mit dem Taxi, wolltest du noch sagen. Ja. Okay, Stefan, bitte. Nein. Da kann ich gleich was zu sagen. Ist eine schlechte Idee, weil ich habe keine Lust, 7 Stunden da im Wartezimmer zu warten, in der Notaufnahme. Deswegen mit Krankenhaus. Aber du hast ja eine bessere Variante. Genau. Also, ich zu meinem Allgemeinarzt. Und wie es immer so ist, wenn der Stefan mal dahin muss, der hat Urlaub. Toll. Aber die Schwester total nett, weil das ist eine Poliklinik, ne? Sind da mehrere Allgemeinärzte. Haben sie hingekriegt. Ich habe ihm das erklärt. Du meinst eine Gemeinschaftspraxis? Ist eine Poliklinik mit mehreren Allgemeinärzten, genau. Und das hat dann eine andere übernommen. Und nachdem ich das erklärt habe, hat sie sofort, ja, hier Überweisungsschein mit so einem Dringlichkeitscode. So, da hatte ich schon mal dann den Freifahrtschein, zu einem HNO zu gehen. Und dann bin ich direkt zu einem gefahren und der wollte mich nicht rannehmen. Der hat nämlich gesagt, wir haben Akutsprechstunden. Also kommen Sie morgen früh, 7.30 Uhr, wir machen zwar erst um 8 auf, 7.30 Uhr kommen Sie her, stellen sich an und wenn Sie Glück haben, sind Sie unter den ersten 5, dann nehmen wir Sie ran. Das ist ja wie ein Lottospiel, so. Wenn Sie Glück haben. So funktionieren Akutsprechstunden heutzutage bei Ärzten, musst viel Zeit mitnehmen. Aber Stefan ist ja clever, weil auf dem Code steht ja, gehe auf irgendwie 115-116-termine.de und dann kommt's, du gibst diesen Code dort ein, sagst, was für einen Arzt willst du? Und siehst sofort viele freie Termine für diese Ärzte, auch am nächsten Tag. Und das habe ich dann gemacht, weil die Ärzte, bestimmte Ärzte halten für diese Akuttermine über diese Dringlichkeitscode Termine frei, die du so gar nicht kriegst. Und so bin ich ganz bequem, habe ausgeschlafen, bin am nächsten Tag um 10 Uhr zu einem Arzt, zum HNO. Der feine Herr bleibt gerne etwas länger liegen. Richtig. An der langen Schlange mit einem Lächeln vorbeigelaufen. Genau. Na, so. Ihr Loser? Genau. Na, habt ihr keinen Patiententermin? Nein. Man muss sie kennen, die 115 116. Richtig. Und jetzt ist ja die Frage. Ist das die Telefonnummer, über die wir mal gesprochen haben? Ja, das ist die Kassenärztliche Vereinigung für Dringlichkeitstermine. Aber über die hast du das bekommen? Ja. Und? Nee, die verwaltet das. Und die hat ein gutes Buchungssystem. Ich dachte gerade, du warst auf einer Webseite. Nee, das ist ja von dir. Ja. Das die ist haben ja auch von noch dem. Eine Webseite. Hm? Okay. Genau. Die haben alles. Ja, die haben zum Beispiel auch so eine, wo du deine Symptome eingeben kannst und oder auch sagen kannst, was du vermutest und dann haben die so ein Leitfaden, was du machen solltest. Ja, ja. Alles haben die, mit Darm, ohne Darm, mit Pommes, Mayo. Richtig. Okay, ja. Und dann hast du diesen Code da eingegeben, bist zu dem Termin hingegangen. Dann war ich beim Arzt und jetzt ist ja die entscheidende Frage, das interessiert wahrscheinlich nicht nur euch, sondern auch unsere Hörer. Also ich habe eigentlich, ich habe jetzt, Was war denn du? Moment, mir reicht's eigentlich. Stefan, genug gehört. Was du hattest, ist ja egal. Genau. Nein, also ich kann Entwarnung geben, natürlich keinen Hörsturz. Hätte mich auch gewundert, weil dann hätte ich wahrscheinlich auch andere Symptome noch gehabt. Manchmal gehört ja auch Fieber dazu. Also was hattest du nun? Es war einfach ein Pfropf. Eine Verstopfung im Ohr, richtig. Und? Sowas passiert auch von jetzt auf gleich. Richtig. Gerne auch beim Duschen. Ja, genau, aber ich habe ja nicht kurz davor geduscht, deswegen hat mich das irritiert. Du hast einfach nur den Kopf angewinkelt. Und dann ist ich habe alles versucht, das rauszukriegen, hier diese Nase zu halten. Wie wir sehen, ihr Gehirn ist zur Seite gerollt und hat das Ohrloch verstopft. Genau. Und er hat dann natürlich mein Ohr gespült und ich sage euch, ich dachte auch, mein Gehirn kommt jetzt raus. Warum? Na, wisst ihr, wie ein Ohr gespült wird? Mit Kärcher? Da kommt so viel Wasser in dein Ohr, das ist irgendwie so eine Minute ungefähr und dann, also du denkst, das hört gar nicht mehr auf. Aber danach habe ich viel besser gehört als vorher. Als je zuvor. Das ist geil. Also eigentlich sagt man ja, man soll nicht zu heiß duschen. Warum? Zu heiß baden. Auch das? Ja. Aus demselben Grund? Wegen Kreislauf? Weil, den Kreislauf, also der primäre Grund, an den ich denke, ist, dass, wenn man zu heiß duscht oder badet, dass man dann die natürliche Fettschicht auf der Haut dann quasi zerstört. Mit runterspült. Ja, ja. An dieser Stelle, du hast recht, an dieser Stelle sei empfohlen das Buch Hautnah. Aha. Ein sehr interessantes Buch über die Haut und genau das ist nämlich da auch erklärt. Und jetzt kommen wir zu einem Brückenschlag zum Ohr. Im Ohr hast du ja so einen Schmalz drin. Ja. Und wenn du da heißes Wasser oder warmes Wasser, also wenn du ein bisschen wärmer duschst und dabei dann den Strahl ins Ohr lenkst und dann dein Ohr damit, kannst du damit richtig ausspülen. Mhm. Wenn es warm genug ist, dann verflüssigt sich quasi der Schmalz im Ohr und dann kannst du das selber beheben. Also ja. auf keinen Fall ein sogenanntes Wattestäbchen ins Ohr einführen. Richtig. Weil man möchte sich weder das Gehirn punktieren, noch das Trommelfell verletzen. Genau, und da muss man auch nochmal zu sagen, das Ohr reinigt sich von selbst, also ist ein natürlicher Reinigungsprozess, deswegen ist auch der Ohrenschmalz da. Man braucht sowas gar nicht, ne? Aber wie du gesagt hast, ich habe ihn dann auch gefragt, kann ich das denn auch zu Hause machen? Und er meinte, ja, kann man, aber, und jetzt das große Aber. Ist günstiger als bei ihm. Nein, also genau, er meinte, es gibt bei diesen chinesischen Versandhändlern, wir kennen das alle, gibt es super Ohrenduschen. Aber der große Unterschied ist, der Ohrenarzt, der sieht, wo er hinspült. Und das ist genau das Wichtige. Niemals alleine zu Hause machen, weil du weißt nicht, wo du das... Entschuldigung, es gibt doch so Endoskopkameras, die man ans Handy anschließen kann. Dann bastelt man sich da einfach so eine statische... Bank irgendwie etc. Also würde ich nie empfehlen. Und dann lieber zum Herr Doktor, Herr Doktor, ich habe Wasser im Gehirn. Das ist nämlich dann die Folge. Herr Doktor, René hat Gehirn im Wasser. Ja, der würde erst mal fragen, ach, Sie haben sogar ein Gehirn. Okay, na gut. Ja. Ja, also Happy End, alles gut. Und ich muss ehrlich sagen, seitdem klingt mein Wasserhahn auch ganz anders, ohne Scheiß. Ich habe wahrscheinlich schon länger irgendwelche bestimmten Sachen nicht gehört. Und er hat dann nochmal einen Hörtest gemacht und sagt, ja, wunderbar, super, großer Gehörgang, alles gut. Sie einmal haben mittlerweile wieder, Sie hören jetzt wieder wie ein 45-Jähriger. Richtig. Und da jetzt wie ein 50-Jähriger. Die Wissensfrage an euch, wenn man gucken kann wie ein Luchs, wie ist es dann mit dem Ohr? Was vergleicht man da für ein Tier? Wie eine Fledermaus. Ist es so? Weiß ich nicht. Ja, die orientiert sich ja auch am Schall. Aber fällt euch jetzt auch nicht ein, ne? Nö. Na gut. Dann, da gibt es keinen Spruch für. Weiß ich nicht. Vielleicht fällt euch das ja. Sagt man doch, man kann gucken wie ein Adler. Ja. Oder Adler, ja. Okay. Und man hört wie ein Luchs. Dann war es der Luchs sogar. Siehst du, genau, dann habe ich doch recht. So. Und jetzt kommen wir zu etwas völlig anderem. Ja, gerne. Ich habe gesagt, es gibt hier noch Schelte von mir, wegen den Muffins. Ein kleiner Zwischenteaser. Ja. Mir ist ja auch noch was Krasses passiert. Ui. Aber auch dazu gleich. Jetzt okay. Kommt erstmal die langweilige Schelte von Marc. Ja. Soll ich mal die Hose runterziehen? Es gibt jetzt keine Pullerklatsche, sondern es gibt hier leckerste Kucherei. Ja. Wir hatten uns ja davor darüber unterhalten, ob René was mitbringt. Was? Und René sagt, er schafft es heute nicht. Und dann habe ich gesagt, kein Problem, ich übernehme das. Okay. René hat dann gesagt, ja, das ist eine gute Idee, dann kümmere ich mich nächstes Mal darum. Und dann war ich aber zeitlich etwas eingespannt und habe dann gefragt, naja, geht es vielleicht auch ohne? Aber die Jungs und alle haben gesagt, ja. Ja, und dann habe ich das aber ignoriert, sondern dachte so, ach scheiße, mittlerweile kann man ja relativ schnell einkaufen, gerade so bei Discountern wie Lidl, wo sie Selbstzahlerkassen haben. Und einfach reinzugehen in den Laden, wissend, wo die Muffins stehen, hinzugehen, danach gemessenen Schrittes, also nicht zu langsam, dann gleich zu dieser Selbstzahlerkasse durchgezogen, zwei Knöpfe gedrückt, elektronische Payment irgendwie rangehalten, Kalin gemacht. Und weg. Und schon war ich wieder weg, also die Sache hat keine 5 Minuten gedauert, also habe ich es dann noch geschafft. Und nun steht das Zeug hier und es wird mit dem Arsch nicht angeguckt. Doch, ich wollte es doch aufmachen. Ja, ja, er durfte ja nicht. Ja, genau, du wolltest es aufmachen. Und da hast du gesagt, lass es stehen, ich möchte ihn noch hier vorher… Pfoten weg, hat er gesagt. Habe ich nicht… Ich sage, nein. Das sind alles, das hätte schon alles längst passieren müssen, bevor wir mit der Aufnahme starten. Und jetzt sitze ich hier und darbe. Ja, nimm. Und ich muss Marc in Schutz nehmen. Mach auf. Trotzdem er den großen Umweg zu Lidl noch gemacht, war er vor dir da. Ja, richtig. Und ich kann dir auch sagen, warum. Jetzt bin ich gespannt. Ich wollte mit der Straßenbahn fahren. Ja. Und ich habe die Straßenbahn Invalidenstraße, Chausseestraße, da in der Ecke, habe ich sie gesehen, bin hingegangen und habe den Türknopf gedrückt, aber sie hat nicht aufgemacht. Oh. Dann ist mir eingefallen, ah, die hat zwei Seiten, wo man einsteigen kann. Der Klassiker. Und dann ist mir aufgefallen, ach, die steht an der Ampel und wartet, dass sie rüberkommt. Okay, war mitten auf der Straße gewesen. Ach, falsche hey. Stelle zum Einsteigen. Das ist genau diese Ecke, wo diese blöde Straßenbahnhaltestelle ist, wo eine Linie hält und die andere nicht. Ne? Es sind 1000 Haltestellen an dieser Stelle. Es ist, also ich frage mich auch, wer sowas. Du kannst von der linken Seite, hast du Einstiegsmöglichkeit, von der rechten Seite hast du Einstiegsmöglichkeit, aber jede Bahn hat die, macht auf der anderen Seite auf und dann fährt sie auch noch um die Ecke. Genau, die um die Ecke fährt, hält und dort nicht. Und deswegen können wir alle Straßenbahnen nicht leiden. Doch, ich schon. Und die neue vor allen Dingen mag ich, aber die den darf Urban ja nicht Liner. Fahren. Ach ja, Urban Liner, schön. Wollte ich, hätte mich nämlich auch interessiert. Marc, ja. Mach doch mal auf. Nein, ich habe heute extra einen Termin gehabt. Mal auf. Warum wollte mit dir fahren? Aber es ging nicht. Ich bin beschäftigt, ich mache hier Podcast. Aber, genau. Aber lass doch mal Stefan so kurz über den Urban Liner. Na, was soll ich da erzählen? Der also warte, noch nicht dann fahren. Ganz kurz. Dann möchte ich Fragen stellen. Ich habe gelesen, es gibt eine Straßenbahn, die ist 20 Meter länger, die hat so einen geilen Namen. 10 Meter länger. 20. Stefan? 60 Meter ist die. Und die aktuellen. Wie viel sie länger ist? 10 Meter müssen es sein. Weil okay. Die aktuelle ist 50, glaube ich. Dann habe ich wahrscheinlich in einem Medium gelesen, ja. Was ein bisschen übertreibt. Auf jeden Fall habe ich. Also 60 Meter Straßenbahn und Urban Liner, was für ein geiler Name. Das hört sich wirklich an, als würde die so die ist auch durch die Landschaft cruisen. Ja. Ich muss so an sibirische Züge denken, die so, wo du eine halbe Stunde stehst, bis der Zug durch ist. Baikal Amur Magistrale. Dieser Güterzug, der kein Ende hat. Ja, genau. Und sie dürfen nicht fahren, ja. Aktuell haben sie noch keine Genehmigung, obwohl letzten Montag sollte sie schon fahren. Aber es gibt wohl noch ein paar Probleme an einigen Strecken mit dem Gewicht. Es gibt noch keine Messwerte. Es gibt da kein Problem. Sie wiegt so viel. Die offizielle Begründung lautet fast wörtlich. Es gibt keine offizielle Begründung. Da muss noch, doch, selbstverständlich. Der Senat hat Stellung genommen und hat gesagt, da muss noch mal nachgerechnet werden. Ja. Also es gibt eigentlich schon belastbare Zahlen, aber die sind irgendeinem Sesselfurzer nicht genug. Genau, wollte ich gerade sagen. Und da geht es um den Alexanderplatz, weil ja. Da sind genug U-Bahn-Tunnel drunter und wir haben ja schon mal Chaos gehabt. Da stellt sich doch entweder die Frage, habe ich recht mit, da will sich nur jemand wichtig machen, oder ist es tatsächlich so, dass vor Monaten derartig geschlampt wurde, dass man gesagt hat, komm hier, ja. Durchgewunken, wir brauchen das Ding, genau. Wir wollen das jetzt haben. Und jetzt fällt irgendjemandem auf, ach übrigens, ja, mit D-Zahlen dürfen wir das Ding da gar nicht rüberfahren lassen, über den Alex, weil sonst rauscht das Ding und runter in die U-Bahn. Na toll. Also eine perfekte Verbindung dann. Ja, hurra. Umsteigen. Nein. Also ja, ich finde auch, das ist natürlich wieder super planabel. Aber ja. Wir sind halt in Berlin. Okay. Ist halt Ute Bonde. Aber jetzt, Stefan, genau. Mach die Muffins auf und ich erzähle kurz, was mir passiert ist. Okay. Ich habe, ja, René hat Hunger. Ich habe heute schon eine Raffaello, ist das Kokoszeug? Ja, eine Raffaello-Torte gegessen. Raffaello-Torte gegessen. Und geschalten. Mein Italienisch ist nicht so gut. Und dann gab es auch noch Kuchen und jetzt gibt es hier noch Muffins, also oh Gott, ich glaube, Stefan scheitert an der Verpackung. Ich bin an der Kindersicherung in 14 Tagen. Nee, dann haben die Beine und Haare. So, jetzt, mir ist Folgendes passiert. Ja. Ich will im Mai nach Osnabrück und habe in einer Pension, wo ich schon mal gewesen bin, gebucht. Und dann sagte mir der Pensionär, heißt er so, dem die Pension Pensionsinhaber. Der Pensionsinhaber der meinte. Der Pensionsbetreiber. Der Betreiber meinte zu mir, dass zu den Kosten dann noch eine Bettensteuer kommt in Höhe von 3,5%. Gut, dann nehme ich nur das Zimmer ohne Bett. Ja, dann ist natürlich ja Bettensteuer. Habt ihr schon mal von Bettensteuer gehört? Ja, ist so eine Touristensteuer irgendwas, ne? Sowas in die Richtung. Ja, das ist ganz wenn du privat verreist. Aber sie muss extra ausgewiesen sein und sie gilt für alle. Also für Unterkünfte, also auch Hotels. Ja. Ja, ja. Also mir ja. Ist es noch nicht aufgefallen. Also es ist so. Urlaub kennt man das. Deutscher Urlaub? Das ist wahrscheinlich scheißegal. Steuer ist ein deutsches Wort. Ist sowas wie so eine, also es gibt ja eine Kurtaxe, ne? Wo ja, das ist was anderes. Kurorte. Ja. Anderes. Glaub, das ist auch doch, so, nur also, anders benannt halt. Genau. Ich möchte Licht ins Dunkle bringen. Bettensteuer wahrscheinlich deshalb, weil du als Gast oder als Ortsfremder übernachtest in dem Ort. Ja, so ein bisschen. Quatsch ist. Du kannst auch nur zum Saufen hinfahren. So ein bisschen, das geht im Thema Beherbergungssteuer, aber ist was anderes. Nee, Bettensteuer ist tatsächlich seit 2005 existiert das. Weimar hat da den Start gemacht. Ist Weimar. Und Köln ist dicht gefolgt. Ist im Prinzip eine Steuer pro Bett. Aber ich glaube erst ab 18, sowohl privat, ursprünglich nur für privat, mittlerweile auch für geschäftliche, geschäftliche Reisende. Und die liegt bei. Ich weiß gar nicht, wo es anfängt, aber es geht so irgendwie gefühlt zwischen 3% und 10%. Pro Nacht. Stadtabhängig. Prozent? Nee. Nicht mal pauschal? Ja, nicht pauschal, genau. Krass, das kann ja richtig teuer werden. Und ich würde sagen, das wird einfach auf den Gesamtpreis geschlagen. Muss extra ausgewiesen sein. Mann, du machst so einen Kurzurlaub, so einen Städtetrip nach Köln für 30.000 okay, Euro pass auf. Und dann bezahlst du 10. Ja, genau. Die Bettensteuer ist von, also das kann jede Stadt, Kommune, Gemeinde selber entscheiden, wie hoch die ist. Du hast gar nicht gezuckt, als ich 30.000 sagte. Nö, hat mir nicht gejuckt. Und er macht nicht so einen billigen Urlaub. Nee, vor allen Dingen nicht in Köln. Das Geld wird im Gegensatz zur Kurtaxe nicht für touristische Sachen genutzt. Ne? Also die Kurtaxe ist dafür da, um dann eben die Schäden des Tourismus auszugleichen oder Verbesserungen für den Tourismus herzuführen. Mit der Bettensteuer kann die Gemeinde, Stadt oder Kommune machen, was sie will. Also die ist nicht zweckgebunden. Ah, okay. Die kann davon quasi eine Schule bauen, wie sie wollen. Mhm. So, pass auf. Berlin. Bettensteuer in Berlin. Was denkt ihr? Gibt's nicht. Doch. Ach, okay. 7,5%. Okay. Bettensteuer in Weimar. Tatsächlich 1,10 Euro pro Nacht. Okay. Pauschal. Ja. Genau, also die Preise variieren dann auch von Zimmergröße, Doppelzimmer und so weiter und so fort. Dass Berlin etwas touristisch beliebter ist als Weimar. Köln, ja. 5%. Ui. Leipzig, 4. 5%. Oh, okay. Karl-Marx-Stadt. Das wollte ich nämlich fragen. Chemnitz? Chemnitz heißt das übrigens. Ich habe, niemand sagt Chemnitz. Das heißt doch auch. Chemie. Ja. Und China. Genau. Das heißt ja auch Chemie. Und Charakter. Ehrlich gesagt kann ich es nicht sagen, aber ich kann mal eine Rechnung raussuchen, weil ich ja ab und zu mal im Hotel dort bin. Und ich kenne es eigentlich nur, dass ich sagen muss, dass ich privat reise und dann kriege ich einen Aufschlag. Hm. Ja, wie gesagt, das mit der, dass es auch für geschäftlich gilt, ist relativ neu. Genau. Ja. In Chemnitz wird eine Beherbergungssteuer erhoben. Okay. Von 5%. Einwohner sind davon befreit, wenn sie einen Haupt- oder Nebenwohnsitz in genau, Chemnitz. Genau, das ist ja nur, wenn du nicht in Chemnitz wohnst. Ja, ja, auch interessant, ne? Okay, du hast jetzt Chemnitz und Chemnitz eingeführt. Wenn du jetzt im nächsten Satz noch Chemnitz sagst, glaube ich, sind wir fertig. Ja. Und dann haben wir München. Hm? München? Ist bestimmt teuer, weil da sind 0%. Ach, die haben das gar nicht. Gar nicht erlaubt sogar. Okay. Also Bayern sagt, nichts mit Bettensteuer. Okay. Verdient ja mehr Geld anders. Gibt es doch nicht. Ja. Nee, fand ich interessant, war mir neu. Mit Bier verkaufen. Ja. Genau, die ziehen das über die Biersteuer wieder rein. Ne? Gut. Ja, cooles Thema auf jeden Fall. Ich werde mal drauf achten, weil ich bin, nächste Woche bin ich wieder so, ein paar Tage. So, jetzt muss ich mich hier um die Dinger kümmern. Genau, also ich habe es nicht aufgekriegt, die Muffins. René, probiert's mal. Mal sehen, ob er gefrühstückt hat. Ich hätte gesagt, wir machen das in sowas wie einer Pause, aber. Ja, das raschelt nämlich ganz schön. Also pass mal auf, wir machen unsere Pause aus Zeitgründen hintereinander. Du kannst jetzt Pause machen. Stefan, hast du irgendwas zu erzählen? Hast du nicht irgendein Thema gehabt, was du verschoben hast? Oh, was du letzte Woche verschoben hast? Hast du irgendein Spiel vorbereitet? Ich gerade nicht. Nein, Spiel haben wir nicht. Ich auch nicht, danke. Toll, ich habe 4 Muffins mitgebracht. Jetzt sind sie offen. 3 Leute und keiner will was sagen. Jetzt sind sie offen. Du, meine Kollegen freuen sich darüber morgen. Ist alles gut. Aber diese Muffins von Lidl, genau. Die sind immer so ölig und fettig. Ja, ich liebe genau. Ja. Ich hole jetzt hier mal ein paar Taschentücher ölig raus. Ölig und fettig. Ja, ist und genau das Mikrofon beiseite. Ich habe noch Feuchttücher. Ja, wir können vielleicht ein Thema. Nee, danke. Was? Ich nutze kein Tempo. Ich muss mal raussuchen. Ich leck die Finger nachher ab. Alle. Deine auch. Und unser aller Finger, genau. So, und zwar, jetzt muss ich meinen Zettel finden. Hier okay, ist mein Zettel. Viel. Oh, was ist das? Und zwar wollte ich mal ein bisschen erzählen, weil ich habe in den letzten Wochen und Monaten viel mit alten Rechnern zu tun gehabt, mit alter Hardware. Und die Frage ist ja immer, ist das alles Elektroschrott oder kann man damit noch was anfangen? Oh, das ist eine gute Frage. Ich habe da auch gleich nochmal einen Schuss eine. Richtig. Und genau, ich habe mir ein paar Sachen rausgesucht, ein paar Notizen gemacht und was ich gerade Marc und René gezeigt habe, ich habe über Google Notebook LM mir die Themen zusammenfassen lassen als so ein Worksheet. Genau. Und habe gesagt, hier, ich brauche das für einen Podcast und dann hat er mir meine Notizen mega so gemacht. Und das ist mega. Das ist wirklich, wirklich mega. Du kannst ja inzwischen mit Google Notebook LM, also ein KI-System von Google. Das kann ist ich, keine Werbung. Nein, ich nutze das sehr viel und ich muss ehrlich sagen, es wird immer besser. Das ist noch immer keine Werbung. Nein. Genau, und Thema alte Hardware vor Elektromüll retten. Das Problem ist ja, dass Ende letzten Jahres Windows 10 eigentlich offiziell nicht mehr oder keinen Support mehr erhält und viele alte Rechner. Keine Sicherheitsupdates. Genau, ne? Viele alte Rechner, die kein TPM 2.0 Chip haben oder einen älteren Prozessor, können nicht auf Windows Update offiziell aktualisiert werden, auf Windows 11 aktualisiert werden. Und da ist eine Frage. Warte mal, ich ersetze kurz mal 11. Windows 11. Windows 11, genau. Und die Frage ist, was macht man damit? Und ich habe jetzt die Erfahrung gemacht, ich habe ein paar Betriebssysteme ausprobiert. Und bei Windows ist ja das Problem, das ist absolut ressourcenhungrig. Und das ist die Schwierigkeit. Und im Linux-Bereich gibt es gute Alternativen. Na, also aktuell kristallisiert sich Linux Mint als sehr gut heraus und auch Cache OS. Sagt euch das was? Nee, aber jetzt muss man erstmal gerade stellen, dass Linux nicht dieser schwarze Bildschirm im DOS-Modus ist, nein, sondern dass die mittlerweile grafische Oberflächen haben. Die schon lange, genau. Die auch sehr, sehr, schon lange, richtig. Ja. Die auch sehr, sehr ansprechend sind. Absolut, ne? Also Linux, das Betriebssystem mit dem Pinguin. Und genau, das ist eine absolute Empfehlung, weil das funktioniert sehr gut bei älteren Systemen, die nicht so viel Performance haben. Also man kann dann zumindest den Rechner noch für ein paar Sachen nutzen. Genau. Also Internet ja in jedem Fall. Internet, richtig. Aber man darf jetzt nicht erwarten, dass man darauf seine ganzen Windows-Programme laufen. Nein, das nicht. Ne? Es kommt natürlich immer darauf an, wofür man den braucht. Manchmal lohnt sich natürlich auch, einen aktuellen Rechner zu kaufen, wenn man weiter auf Windows 11 setzt oder so. Ne? Je nachdem, was man für Programme braucht. Ja. Und genau, Cache OS ist recht aktuell und recht neu. Und was zeichnet das aus? Es zeichnet aus, dass auf älterer Hardware extremer Geschwindigkeitsvorteil gegenüber anderen Linux-Varianten existiert. Und ich habe es ausprobiert, das stimmt wirklich. Und es macht Spaß, damit zu arbeiten. Also selbst ein Rechner mit nur 4 Gigabyte Arbeitsspeicher, okay, hat da eine gute Performance. Aber ich glaube, die Frage, die sich stellt, wozu kann man den Rechner dann benutzen? Genau, also man muss natürlich immer gucken, zum Beispiel bei uns ist ja so, bin ja viel im Volleyball tätig und diese Vereine haben natürlich auch wenig Geld und freuen sich halt für Bürosachen, ein Browser zum Beispiel, ne, wo du vielleicht ein Meeting machen kannst oder online irgendwie mit Excel oder hier Word-mäßig, also Tabellenkalkulation. Also eigentlich ist tatsächlich auf dem Browser beschränkt ja relativ viel möglich. Richtig, ne? Und da habe ich dann auch noch eine alternative Lösung gefunden, die mich echt begeistert hat, nämlich Chrome OS Flex, also von Google ein Betriebssystem. Hätte ich nicht gedacht, dass die auch in dem Bereich so aktiv sind, aber das ist wirklich auch eine richtig gute Alternative. Du hast halt der Rechner startet super schnell und du startest in einer Google-Umgebung, hast den Google Chrome, mhm, und kannst dort alles mitmachen. Und wie läuft die Installation? USB-Stick? Booten, richtig, die heutzutage vom USB-Stick? Ja, klar. Du installierst es im Google Chrome auf deinem alten Rechner über eine Extension auf dem USB-Stick und dann startest du davon. Dann, okay, installiert er das. Weil ich habe noch so einen alten IE-PC. Ah ja, okay. Kennt ihr diesen Triple-IE-PC, der war so groß wie das, wenn du eine Cargo, so eine Cargo-Hose anhast mit so einer großen Tasche an den Seiten. Mhm. Konntest du reinstecken, ja. War damals der letzte Scheiß irgendwie. Vor dem Tablets waren diese, wie hießen die? Die hießen noch, das war so eine Klasse an Laptops, so Mini-Laptops. Mini-Laptops? Diese Nix. Ah, diese Mini, das war so wirklich ein ganz, so ganz Nook, kurze Lebensphase. So nee, das waren wieder andere Rechner, ja. Sie hatten, aber so kleine Taschen-PCs. Auf jeden Fall, ja. Ich habe da natürlich noch eine Eingabe zu machen. Ja, gerne. Also, alte Rechner, wodurch, ja, zeichnen sie sich aus? Sie zeichnen sich dadurch aus, dass die Prozessoren deutlich langsamer arbeiten als die modernen von heute. Genau. Zum einen, dass sie weniger Speicher aufweisen, dass die Festplatten deutlich langsamer sind. Ja. Da sind meistens noch mechanische Festplatten drin und nicht diese SSDs. Also die Speicherchips, die quasi als Festplatte fungieren. Und weil wir gerade die ganze Zeit dabei waren, naja, einen Webbrowser kannst du auf jeden Fall noch benutzen. Da hängt es davon ab, wie schnell denn wohl die Netzwerkverbindung ist, die man mit diesem Rechner aufbauen kann. Weil meistens haben die alle kein WLAN, sondern die sind alle nur kabelgebunden. Mhm. Und dann ist die Frage, kann man dort eine WLAN-Karte irgendwie noch nachrüsten? Und wie schnell kann so ein Netzwerk überhaupt sein bei so einem alten Rechner? Also das sind so begrenzende Faktoren, die man im Hinterkopf haben muss, wenn da einfach nur steht, ja, da läuft irgendwie auch ein relativ neuer Internetbrowser, heißt das noch lange nicht, dass ihr damit richtig zügig im Netz browsen könnt. Ja, aber die Frage ist, was heißt richtig zügig? Ne? Also ja, genau. Alltagswebseiten, jetzt eine Frage von René. Nein, das ist gerade das Rechercheergebnis reingekommen. Ah, ja. Notebooks, wissen Sie. Netbooks war die Netbooks, Klasse. Okay. Netbooks, die kleinen, ja, Notebooks. Gibt es nicht mehr. Ja, hat, ja, sich, ja, nicht durchgesetzt. Klasse. Hat sich nicht durchgesetzt, ja, wahrscheinlich. Gut. Ja, aber das Krasse ist, also wir reden hier von Rechnern, die, ja, nicht mal 10 Jahre alt sind, ne? Oder rund 10 Jahre. Und das ist schon Wahnsinn, wie schnell dann auch die technische Entwicklung geht, ne? Ich kann mich erinnern, früher, wo man als Kind oder Jugendlicher immer mal neue Rechner geholt hat, da hatte man noch Luft nach oben, aber heutzutage ist es ja so, wenn du heute einen PC zum Beispiel kaufst, ich meine, der hält ja gefühlt ewig, oder? Wenn er gut ausgestattet ist, das ist ja kaum noch was zu verbessern eigentlich. Ja, aber die Anforderungen. Was zu verbessern. Naja, aber die Unterschiede sind nicht so gravierend wie früher. Ne? Früher war die Entwicklung schneller, meinst du? Das würde mich wundern. Eigentlich spricht das gegen den Trend. Naja, guck mal, früher hast du immer noch Optimierung gehabt, Arbeitsspeicher, Festplatte, andere Art der Festplatte. Ich sag mal, die Anforderung der Software steigt nicht mehr so schnell. Das ist natürlich auch so ein Trugschluss, weil das, vielleicht kommt das heute nicht mehr so kontinuierlich, aber es kommt natürlich in Schüben. Hm. Also du hast da verschiedene Benutzergruppen, da gibt es die Leute, die irgendwie Spiele spielen wollen. Ja, die kannst du ja ausschließen aus dem Thema. Die wollen immer das Neueste vom Neuesten, ist ja klar. Die wollen ja Performance. Ja, ganz genau, das zum einen und okay, also du argumentierst jetzt, es geht ja nur darum, dass Leute eine bestimmte Kategorie von Arbeiten damit verrichten wollen und eben nicht diese, wir haben gerade aber über etwas anderes gesprochen, nämlich ob die technische Entwicklung genauso schnell vonstatten geht wie noch vor 10 Jahren oder ob man sagen kann, naja, momentan ist, das hast du ja gesagt, das ist so das Ende der Fahnenstange erreicht, genau, es stagniert, weil die Festplatten werden nicht schneller, die Festplatten werden nicht größer, der Arbeitsspeicher wird nicht größer. Naja. Das sehe ich alles nicht so. Ich glaube, die werden schon weiter. Und der nächste große Scheiß ist doch, KI nicht nur über einen Webbrowser abzurufen, sondern die auch lokal auf seinem eigenen Rechner laufen zu lassen, damit man einfach nicht mehr abhängig ist. Und dafür brauchst du natürlich auch einen extrem schnellen Rechner mit richtig viel Speicher und richtig viel Festplattenkapazität. Ja, das ist ein Anwendungsfall, der ist ja sehr nischig. Genau, das ist ja nicht der Standard-User, der sich deswegen wegen KI einen neuen Rechner kauft. Ja, aber das war vor 10, vor 20 Jahren genauso. Na, da war der Gaming-Markt, glaube ich, der Treiber gewesen ist. Und ist natürlich schwierig, wenn man selber kein Gamer ist, jetzt schwierig zu sagen, ob man immer mal wieder in den Laden rennen muss, um den Rechner aufzurüsten. Ja, ich kenne es auch, du hattest den 8088, nächste Woche war der schon nicht mehr schnell genug, dann hast du dir einen 286er geholt, dann war der auch relativ schnell nicht mehr schnell genug, da hast du einen 386er geholt. Richtig. Also dieses Tempo spüre ich aktuell auch nicht. Genau, weil kann aber auch an uns liegen, will ich damit sagen. Wir werden alt. Werden wir, aber das ist, glaube ich, nicht der Grund, weil ich glaube, viele Tätigkeiten, die man auf einem klassischen PC oder Notebook gemacht hat früher, macht man heute halt nicht mehr, weil heute hast du zum Beispiel ein Tablet, was du früher nicht hattest, oder ein Smartphone, wo du ja viele Anwendungen schon hast. Du machst viel im Netz. Genau, richtig. Vieles wird in der Cloud gemacht. Und aber mir ging es halt darum, bevor man jetzt sagt, okay, meinen alten Rechner bringe ich jetzt zum Recyclinghof oder gibt ja auch andere Möglichkeiten, ne? Nutze ich den vielleicht noch für gewisse Sachen so, dass ich... Was ist denn so zum Beispiel? Du hast ja da recherchiert. Na was? Na, René hat es ja gesagt. Also hauptsächlich natürlich Internetsachen. Genau, machst Chrome auf, das muss laufen. Ja. Und dann kannst du alles machen. Mail. Genau, kannst Banking machen. Dokumente. Alles, die Klasse, ich sag mal jetzt. Präsentation. Man sagt immer so Büro-Dings, ne? Ja, also, ja, aber genau für solche Sachen, wenn es nur ums Browsen geht, für die meisten Sachen brauchst du dann so einen Rechner nicht, weil du hast dein Handy. Ja, da machst du das meiste mit. Aber ich sag mal ganz ehrlich, wenn jemand, Stefan hat ja den Verein jetzt ins Spiel gebracht, wenn ein Verein sagt, wir brauchen einen Computer, an dem wir Dinge aufbereiten, vorbereiten, planen, pipapo, dann nimmst du so deinen alten Rechner, machst einen Browser rauf, hast einen ordentlichen Bildschirm, richtig sitzenden Arbeitsplatz und fertig. Das ist eine Möglichkeit, das Thema anzugehen, aber ehrlich gesagt gibt es auch noch eine andere Möglichkeit. Ich finde es toll, wenn man so alter Hardware ein neues Leben einhaucht und da ein bisschen nachhaltig irgendwie dran denkt. Bin ich auch ein großer Verfechter von. Wobei meistens der Wunsch der Vater des Gedanken ist, das heißt, ich würde sehr viel von meiner alten Hardware ganz gerne noch irgendwie vernünftig weiter benutzen, aber mir mangelt es da so ein bisschen an Ideen oder ich muss mich einfach ein bisschen mehr mit euch beiden beraten, dass ihr mir da mal helft, wie ich das eine oder andere umsetzen kann, was ich vorhabe, aber um bei dem Thema Handy zu bleiben, die Handys sind heute so schnell und so leistungsfähig genug, da gibt es eigentlich andere Lösungen. Theoretisch brauchst du gar keinen Rechner dafür. Auch, das stimmt. Sondern du kannst einfach das Handy mit deinem Fernseher verbinden, kannst da den Bildschirm drauf spiegeln, du kannst eine externe Maus und Tastatur anschließen Oder zumindest eine Tastatur und dann kannst du damit auch Daten erfassen. Aber stell dir vor, wir würden ja nebenbei Notizen machen wollen, weil vielleicht im Netz was recherchieren. Ich habe mir gerade aufgeschrieben, den Triple E-PC, den ich halt noch habe. Könnte so ein Ding reicht vollkommen aus. Ne? Wie du schon sagtest, da muss ein WLAN-Modul drin sein. Ich meine, guck mal, das kleine Ding hier, dieser Cardputer, ne, der jetzt unsere Sendeuhr ist, der hat halt auch WLAN drin, ne? Und schon kannst du den für alles Mögliche nutzen. Und klar, jetzt musst du einen Anwendungsfall einfallen lassen. Den muss man ja nicht erzwingen. Genau. Aber Stefan hat, finde ich, einen ganz konkreten genannt. Ja, und ich wollte auch generell nochmal sagen, also von diesem ganzen Windows 11-Thema, da sind Windows 11 sind weltweit ca. 240 Millionen Rechner betroffen. Ja. Also das ist schon alles, eine extreme Zahl. Und das ist alles potenzieller Schrott. Richtig. Und man fragt sich, gibt es nicht aus Windows oder Microsoft Sicht eine andere Möglichkeit, diese, warum sind die Ressourcenanforderungen so hoch? Ja, kann ich dir sagen. Das hat mit Sicherheit marktwirtschaftliche Natürlich, Gründe. Natürlich, genau. Das hat aber Sicherheitsaspekte. Ich möchte, dass meine Aktie ordentlich steigt. Richtig. Aber das Problem ist ja, es hat sich ja gezeigt, dass viele Leute noch Windows 10 haben. Also der Anteil an Windows 10 Rechnern ist ja noch enorm. Und deswegen gibt es jetzt, wie Marc das gesagt hat, noch ein Jahr Sicherheitsupdate extra. Mhm. Aber die Frage ist, was passiert danach? Das Ding das ist noch nicht gelöst. Das Ding ist immer, wenn du den Druck erhöhst, machst du das ganze Gefüge unsicherer. Ne? Das Thema Passwort zum Beispiel, wenn du den Druck erhöhst und sagst, du musst jede Woche, einmal im Monat oder wie auch immer dein Passwort ändern, es muss immer ein neues sein, es muss kompliziert sein, darf kein wiederverwendetes sein, dann sorgst du dafür, dass die Leute sich das Passwort auf den Zettel schreiben und den unter die Tastatur legen. Mhm. Eine Möglichkeit. Wenn du die Leute zwingst, auf ein Betriebssystem abzugraden, wo sie halt mit ihrem Rechner nicht hinkommen, dann hat es zur Folge, dass die Leute sich dem widersetzen werden und ihr weiterhin ihr altes Windows 10 nutzen und somit ein großes Sicherheitsrisiko darstellen. Nein, das ist mir alles viel zu pauschal. Das ist alles Quatsch. Aber also das ist alles richtig, was du sagst, aber es ist nur eine Seite der Medaille. Jetzt will ich mal die andere sehen. Ja, sehr gerne. Also es ist schon ein bisschen pauschal, einfach sich hinzustellen und zu sagen, und die Leute schreiben ihre ganzen Passwörter irgendwie alle auf. Machen sie, weiß ich. Ein Teil kommt aber auch wieder drauf vielleicht. An, von wem wir reden. Nee, genau, von wem reden wir denn? Das macht nicht jeder Hans und Franz, sondern der Standardnutzer ist recht. Der mündige Computerbenutzer und aufgeklärte Mitteleuropäer benutzt natürlich ein Passwortverwaltungsprogramm. Ach, viel zu kompliziert. Ja. Überhaupt nicht. Viel zu kompliziert. Frag 10 Leute auf der Straße, wer ein Passwort-Keymanager hat. Hausaufgabe für René. 10 Leute auf der Straße. Kann ich sofort Pony auf der Straße fragen? Wie frage ich zu Hause? Also ich kenne Leute, die haben. Ich kenne keinen. Und wenn du falsch antwortest, dann gibt es morgen nichts zu essen. Ich kenne Leute, die haben einen USB-Stick, wo lauter Textdateien drauf sind, wo genau die Passwörter drin sind. Oder die ein kleines Notizblock neben dem Rechner haben, wo alle Zugänge drinstehen. Genau. Ja. Das ist bei den Normalos sozusagen. Normalos, also, das sind für mich nicht die Normalos, sondern das sind eigentlich Es gibt halt ganz viele Leute, die dieses Schönheitsdenken und dieses Optimaldenken nicht haben, die sagen, ich will es einfach haben. Ja. Und allein schon sich ein Passwort, ich hatte heute witzigerweise, es gibt ja dieses Prinzip, ein merkbares Passwort zu erstellen, indem man einen Merksatz. Einen Merksatz bildet. Der Witz war, dass dieser Satz völlig Banane war, den konntest du dir gar nicht merken und dass dann in Worten des Satzes Buchstaben aus der Mitte mit drin waren. Also völlig für den Arsch, aber ansonsten schönes Prinzip. Also wenn ihr ein Passwort haben wollt, was sicher, halbwegs sicher ist, dann denkt euch irgendeinen Satz aus, ich gehe montags um 7 Uhr einkaufen und dann nehmt ihr nur die Anfangsbuchstaben in Groß- und Kleinschreibung und die Zahlen, dann hat ein Passwort. Aber das Thema ändert sich ja jetzt auch, weil es ja neue Sicherheitsmöglichkeiten gibt, wie Zwei-Faktor-Authentifizierung und dann spielt es auch keine Rolle mehr, ob du biometrische so Mega-Ding hast. Ne? Also, ja, biometrisch ist auch immer eine große Anforderung an die Hardware. Ja. Und wenn wir jetzt gerade an Simplifizieren von Hardware denken, die Nutzung von alten Rechnern. Ach so, einfacher Machung. Ja, gut. Aber wir wären schon wieder zu nerdig, glaube ich. Aber man sieht, das ist ein großes. Nein, das ist doch ein wichtiges Thema. Ja, das ist ein wichtiges Thema. 90% der Menschheit hat. Ich höre ja nur irgendwie Windows 10, Windows 11 etc. Das interessiert doch gar keinen. Das ist ja der Aufmacher. Was die Leute tatsächlich interessiert, ist, was mache ich mit meiner alten Hardware? Ich muss den Leuten nicht sagen, dass es alt ist und dass es unsicher ist. Nicht wegwerfen. Sondern sie sollten ihnen konkret sagen, was man damit machen kann. Das können wir ja. Wir kennen ja nicht ihre Leben. Macht euch einen Surfrechner. Stell stellt euch in die Ecke, kauft einen Schreibtisch bei Ikea, stellt das alte Ding darauf und dann ja, macht das ist immer früher. Das Erste, was die Leute sagen. Der Rechner kann noch so alt sein, surfen kannst du damit immer. Ja. Und das halte ich für Quatsch. Das hat ja keiner gesagt. Es kommt immer darauf an, natürlich, was der Rechner für gibt natürlich auch alte Rechner, die das nicht mehr können. Ist ja logisch, ja. Aber wenn du so einen Rechner hast, dann hast du natürlich mit Windows 10 auch schlechte Karten. Ne? Also wir reden eigentlich vom aktuellen Fall eigentlich von Rechnern, die jetzt noch vielleicht Windows 10 haben, dass man mit dem noch irgendwas machen kann. Ja. Ach, mit denen kannst du eigentlich noch alles machen. Naja, das Windows 11 ist so schwierig. 11. Das ist dann, wenn es ein Windows 10 Rechner ist, dann ist er eben nicht mehr so sicher wie Windows 11. Aber es das heißt nicht, dass er langsamer ist oder dass er schlechter ist. Das schlechter ist auf jeden Fall. Alles damit machen, tun. Gut, aber ich frage mich sowieso, wie hoch ist heutzutage noch der Rechnerabsatz? Also ich kenne auch niemanden, der einen Computer hat. Außer du selbst. Okay, und was haben die Leute stattdessen? Tablets, Handys? Ja. Genau. Tablets, Laptop. Handys. Ich habe eher das Gefühl, dass Laptop. Der Trend zu Tablets deutlich rückläufig ist seit Jahren. Echt, findest du? Ja, ja. Die Gerätekategorie des Tablets ist tatsächlich nicht gerade, also so ein bisschen auf dem absteigenden Ast. Es gibt so Leute, die immer mehr damit machen und bei denen das Tablet auch komplett das Notebook oder den Hausrechner irgendwie verdrängt hat. Aber meiner Meinung nach ist das rückläufig, was ich sehr schade finde, weil es ist genau die Gerätekategorie, bei der ich der Meinung bin, dass es sinnvollerweise bei den meisten Normalos da draußen den normalen Haus-PC ersetzen sollte. Weil es ist viel einfacher in der Hand. Definitiv. Nimmt weniger Platz aber weg. Aber ich glaube, das braucht auch einen zusätzlichen Bildschirm. Genau, kannst du trotzdem alles damit machen. Ja, kommt immer drauf an, was damit machen willst. Also wenn ich überlege, wann ich einen Rechner brauche. Wenn du schnell genug ist, dann kannst du alles damit machen. Kostet dann eben nur ein bisschen mehr. Also bei Computern genau selber. Gibt sicherlich Tätigkeiten, wo ein Tablet an seine Grenzen kommt. Ne? Ja. Also programmieren möchte ich zum Beispiel nicht auf dem Tablet. Ich auch nicht. Packst eine externe Tastatur rein und gut ist. Nee, reicht nicht. Nee. Das muss ein ordentlicher großer Bildschirm sein. Genau. Hier kannst du auch anmachen. Dann geht alles. Datenspeicherung ist immer ein bisschen problematisch bei Tablet. Das geht schon. Meine Empfehlung ist ja immer, wenn sich jemand einen Laptop kaufen will, sage ich, kauf den Chromebook. Nimm in Kauf, dass es kein wirklich. Ich sag, kauf ein Tablet. Ja, ist ja dann auch ein Android. Ist ja, ein Chromebook ist jetzt nichts anderes, außer dass du halt einen Laptop kannst aufklappen, ist eine Tastatur, eine große dran. Touch haben die ja mittlerweile auch, gerade die Chromebooks. Und aber Thema ist immer Datenspeicherung, weil du hast keine Festplatte im herkömmlichen Sinn. Braucht kein Mensch. Ja, dann geht's los. Die Leute fragen mich, möchte meine Fotos von meinem Handy, meine 7 Gigabyte auf den Rechner spielen? Warum auf den Rechner? Richtig, ist ja eine berechtigte Frage. Ist aber gelerntes Wissen. Ne? Gelernt, und wie ist die Alternative so? Dann sage ich, machst du über den Rechner. Das Problem ist, du schließt dein Handy an den Rechner an, du schließt einen USB-Stick am Handy an oder eine externe Festplatte und jetzt nimmst du das Chromebook zum Beispiel nur zum Durchschleifen der Daten. Ja. Optimaler ist ja, erstmal auf den Rechner ablegen und von da dann rüberspielen, statt jetzt hier so einen Bottleneck dazwischen hängen zu haben, um den als Mittler zwischen zwei Geräten zu benutzen. Also das ist mir auch schon wieder viel zu nerdig und zu kompliziert. Weißt du, wie ich meine Daten von meinem iPhone hole? Ich bin der Letzte, der so blöd ist, Geld für die Cloud auszugeben. Tut mir leid. Also wenn genau ich irgendwo, dafür ist er da. Ja, aber das hört ja nicht auf. Das hört doch nicht auf. Muss es doch gar nicht. Aber wie viel hast du unendlich Cloud-Speicher? Nee, habe ich nicht. Eben. Aber der ist doch endlich. Und wie viel Volumen generierst du denn so im Jahr an Daten? Offensichtlich nicht genug, weil ich komme damit seit, ich weiß nicht, 10 Jahren komme ich damit wunderbar aus und bin noch lange nicht am Ende. Ich habe einmal, glaube ich, aufgestockt irgendwie die Gigabyte, irgendwie, dass ich gesagt habe, okay, der Cloud-Speicher wird jetzt ein bisschen klein und nehme ich das nächst höhere. Aha. Und dann bezahle ich im Monat, dass ich 4 Euro also dafür doch. Und dafür kriege ich, was ich irgendwie 200 Gigabyte aber, und das reicht nicht mir meine für Welt. Alles. Nein. Nicht meine Welt. Also wie gesagt, ich glaube, man muss da wirklich differenzieren. Wir haben natürlich ein ganz anderes Umfeld, einen ganz anderen Kontext, wenn wir von einem Tablet, Rechner, Laptop irgendwie reden oder von Handys. Warum? Naja, haben zum Beispiel, also wie ist es bei euren Eltern oder irgendwie Freunden? Großeltern, ja. Urgroßeltern. Warum sollten die einen anderen Kontext haben als wir? Na, die haben den Zugang gar nicht dazu. Genau. Was heißt denn arbeiten? Ich will damit nicht arbeiten, ich will es doch benutzen. Ja. Ihr redet immer da offensichtlich. Nein, du darfst nicht davon ausgehen, dass ich etwas haben möchte, was ich irgendwie programmieren möchte. Also ich möchte es wirklich nur benutzen. Richtig. Ja, aber es ist viel zu kompliziert teilweise. Also ich finde auch das Cloud-Thema, also wie oft ich angesprochen werde wegen gerade so Foto- und Videothema, wo ich sage, ey, weißt du, was das Einfachste ist? Du holst dir einen Stick, klemmst den an dein Gerät ran, ziehst die Daten drauf, fertig. Genau, also das ist, natürlich gebe ich dir recht, es gibt Leute, die kommen super damit klar. Gib ihm noch nicht recht. Nein, aber ich glaube, der überwiegende Teil ist so, zumindest auch meine Erfahrung, die sind einfach auch überfordert mit so einem Smartphone oder mit so einem Tablet, weil die Tablets auch sau viele dumme Fragen stellen. Und das verstehe ich auch nicht. Das macht es einfach kompliziert. Okay, jetzt sind wir uns so in der Android-Welt. Das ist so die Android-Welt. Genau. Ja. Ne? Und ich meine, wie oft habe ich schon Leute erlebt, die gesagt haben, hier kommt jetzt die Meldung, irgendwie mein Cloud-Speicher ist voll. Ich wollte doch gar nicht, dass die Fotos da irgendwie in der Cloud sind. Dann, dann liegt das Problem aber monatelang zurück, wenn ich Jahre. Pass auf. Ne, die merken es halt nicht. Das ist doch genau es das. Es ist doch alles dahin gedreht. Sich nicht damit auseinandersetzen. Boah, genau. Ey, ihr 80- und 90-Jährigen da draußen, ihr sollt euch mal ein bisschen auf den neuesten Stand bringen. Hä, warum brauche ich jetzt ein zweites, noch mein Handy, wenn ich jetzt mit dem Tablet eine Überweisung mache? Also das ganz kleine Einmaleins, das muss man beherrschen. Und selbst ein 80-, 90-Jähriger, der muss sich auch damit auseinandersetzen, wenn er ein Konto eröffnet, wenn er eine Versicherung abschließt und auch wenn er sich also ein neues Handy schon, kaufen will. Ja, ich glaub, hat das Regime bei Marc. Ist Marc in einer anderen Welt. Ich hatte neulich den Fall, dass mich ein Mitte-20-Jähriger angesprochen hat und sagte, du, ich wollte gerade Geld überweisen, kannst du mal ein Foto von meinem Handy machen? Da ist ein QR-Code drauf, den ich mit meinem Handy aufrufen soll. Um mich zu authentifizieren. Was machen wir? Ich mache ein Foto davon, zeige ihm das. Du hast ihm erklärt, was Zwei-Faktor-Authentifizierung bedeutet, oder? Ja, aber warum soll der sich jetzt noch ein Tablet kaufen, damit der sein Bankgeschäft machen kann? Wie bescheuert ist das denn? Ja, die Leute sollen erstmal anfangen zu denken. Ja, aber du kannst doch nicht verlangen von Leuten, die ein Konto haben, dass sie sich zwei Geräte kaufen. Ja. Kaufst du dir ein iPhone für 2000 Euro und dann noch ein Tablet? Nein, du kannst es nicht verlangen, aber er hat doch der Zwei-Faktor-Authentifizierung zugestimmt. Oh, sind weitere Sicherheitsfeatures, ohne sich offensichtlich alles durchgelesen zu haben und zu wissen, wofür es überhaupt gut ist und wie man es benutzt. Ja, aber kannst du dir vorstellen, dass die Bank vielleicht einfach, ohne das groß zu erklären, so raushaut und sagt, hier, guck mal, Zwei-Faktor-Authentifizierung, und du sagst, keine Ahnung, ja. Genau so. Das ist genau der Anwendungsfall, über den wir reden. Ja, nur dadurch ist er in die Verlegenheit gekommen, zu dir zu kommen und zu sagen, ich bin jetzt so blöd dafür, ich brauche dein zweites Handy. Ja. Ich habe kein zweites Gerät, obwohl ich da gesagt habe, ich möchte. Ja immer der Meinung, wir kommen ja nachher zum Witzbattle. Ja. Witz ist nur dann gut, wenn man ihn nicht erklären muss. Und ich finde auch bei Technologie und Software und was auch immer, alles ist nur dann gut, wenn es nicht erklärt werden muss. Ja, aber wir stecken da noch in den Kinderschuhen, das schließt sich noch gegenseitig aus. Da spricht doch trotzdem nichts dagegen, das jetzt schon so zu machen, dass man es versteht und benutzen kann. Man kann es versuchen, aber du musst die Leute trotzdem dazu bringen, wenigstens das ganz, ganz kleine Einmaleins irgendwie zu beherrschen. Also es geht nicht komplett ohne Erklärung. Mein Anspruch als Produktentwickler ein völlig anderer als der offenbar erwartbar ist. Mein Anspruch ist tatsächlich, dass ich sage, es geht nicht nur aus der Seite des Produktentwicklers, sondern du hast eben auch rechtliche Anforderungen, versicherungstechnische Anforderungen etc. und so weiter. Du musst dich damit auseinandersetzen. Wie gesagt, wenn ich mir ein Konto eröffne, wenn ich eine Versicherung abschließe, das mache ich auch nicht aus der Hüfte geschossen. Mache ich nicht mehr. Habe ich gar nicht. Ja, und das ist deine Antwort jetzt auf alles. Nein. Auf alles. Aber ich muss ich sagen, bin ich mehr bei René auf jeden Fall, weil ich kenne es auch so aus meinem Umfeld. Die Leute haben gar keine Lust, sich damit zu beschäftigen, weil es einfach viel zu kompliziert ist. Aber die Tatsache, dass sie keine Lust haben, Weil sie es auch nicht verstehen. Sie verstehen es einfach nicht. Wir müssen mal ganz kurz. Dann dürfen sie auch kein Konto haben, dann dürfen sie keine Versicherung abschließen, dann dürfen sie wahrscheinlich nicht mal eine Wohnung irgendwie anmieten. Die Ausrede, ich habe keinen Bock, aber mich damit zu befassen und sich dann hinzustellen und zu sagen, das ist alles zu kompliziert. Die Welt darf doch nicht so digital funktionieren. Deswegen sind heute noch Banküberweisungen per Telefon möglich, weil die Forderung nicht sein darf. Alle Zielgruppen abholen. Genau, die Forderung darf nicht sein, dass es nur auf dem digitalen Weg möglich ist. Begreife nicht, worauf ich hinaus will. Warte, ganz kurz, jetzt müssen wir unsere Zuhörer mal mit ins Boot holen. Ihr habt heute die einmalige Chance, genau jetzt schon. Ja. Anders als sonst könnt ihr jetzt schon jemanden rauswählen. Genau. Wir blenden die Telefonnummer für René an. Mein Punkt ist, es gibt so ein paar grundsätzliche Sachen im Leben. Also ich bin in Berlin, ich möchte gerne mit dem ÖPNV fahren und dafür brauche ich ein Deutschland-Ticket. Mein Gott, es geht doch nur um ein konstruiertes Beispiel. So, oder ich möchte eine Wohnung bewohnen oder ich hätte ganz gerne ein Bankkonto. Ja. Das heißt, ich muss mich darum kümmern, ich muss mich damit auseinandersetzen. Oder ich habe Zahnschmerzen, dann brauche ich also eine Krankenversicherung und ich brauche einen Zahnarzt und ich muss hingehen. Ich muss mich einfach um ein paar grundlegende Dinge kümmern. Warum zur Hölle soll jetzt das Erkaufen und Erlernen von so einer Hochtechnologie wie so einem Smartphone und dem damit verbundenen Online-Konto zum Beispiel inklusive Zwei-Faktor-Authentifizierung, warum sollte das etwas anderes sein? Es bewegt sich doch rein organisatorisch auf genau derselben Ebene. Warum verteufel ich das eine, weil ich sage, es ist viel zu kompliziert, es ist viel zu neu. Nee. Und ich sage, das andere, das ist das Normale. Es geht darum, wie ich es konsumierbar mache. Ja. Und ich würde sagen, wenn ich jemanden zu mir ins Boot holen will, reiche ich ihm die Hand und helfe ihm rein. Und ich würde das tun sie. Ich bin ja Softwareentwickler. Und wenn ich, ich habe oft den Fall, dass Leute dann sagen, hier irgendwas funktioniert nicht richtig und so, dann gucke ich es mir an. Dann wäre mein Impuls zu sagen, wie kann man so blöd sein? Das ist doch relativ, also es ist mehr als ein, wirklich, diesen Fall erlebe ich oft. Das ist mehr als eindeutig. So. Das ist mein Impuls. Aber dann denke ich, Moment, das Problem liegt nicht bei dem Menschen, der es benutzt, sondern bei mir. Ich habe es nicht geschafft, eine Lösung zu gestalten, die von jemandem benutzbar ist, der keine Ahnung hat. Mhm. Und dann bin ich traurig. Und wenn ich mich dann berappelt habe, versuche ich das Problem zu lösen. Ja, das mache ich doch genauso. Aber es gibt Grenzen. Du kannst die Leute. Zwei-Faktor-Authentifizierung, ja, das klingt wie Mathematik. Ja. Da ist nicht das mal ein Faktor drin, da wird nichts multipliziert. Wozu brauche ich das? Ich habe da ein Passwort. Reicht auch. Ja, aber ich glaube, wir sollten uns vielleicht dieses Thema für eine der folgenden Folgen mal aufheben, weil da steckt, glaube ich, viel. Willst du die Leute noch in einer weiteren Folge damit langweilen? Nein, ich würde das jetzt hier auswalzen. Man kann ja einen Fokus auf was setzen. Genau. Vielleicht sind wir jetzt an einem Punkt, wo wir sagen können, wir wissen die Meinung des anderen. Genau. Wir denken nochmal drüber nach, welchen dieser Aspekte wir nochmal aufgreifen. Und wir reden jetzt darüber, wie man richtig, richtig viel Geld sparen kann. Okay, wie? Warte mal, ich möchte nur, dass Marc jetzt, Marc muss ja langsam runterkommen, das wäre jetzt fies, genau. Von jetzt auf gleich. Lass mal Marc kurz ausrollen. Was willst du von mir hören? Ja. Ist doch alles scheiße, das ist alles dann viel ist zu kompliziert. Gut. Wir haben drei Leute, zwei unterschiedliche Meinungen, genau. Wie immer. Wir haben drei Leute und Marc ist wieder anderer Meinung. Genau, Marc, hau dir noch ein bisschen Zucker rein. Also pass auf, dann möchte ich mal kurz in ein entspannendes Thema vielleicht kommen. Ich habe es ja letzte Woche schon angekündigt, es geht um das Thema Rasieren. Und wie man dabei ganz, ganz viel Geld sparen kann. Ja. Jetzt würde mich ja als erstes interessieren, das ist übrigens auch ein Frauenthema, ne? Ja, Rasur hat jeder nötig. Absolut. Also, und deswegen an alle Frauen und Männer, die jetzt ganz viel Geld sparen wollen, jetzt ist der Moment. Okay, jetzt bin ich gespannt. Kurze Frage in die Runde. Rasiert sich irgendjemand von euch nass? Nein. Nein? Wie machst du denn, dass es schön glatt wird? Ja, rasieren nass. Ah, ja, okay. Aber nicht überall. Gut. Also, dann können wir vorneweg gleich mal klären. Ja, es gibt das geht durch den Scheißdreck an. Es gibt ganz, ganz viele Körperstellen, die man rasieren kann. Mhm. Und mein Tipp ist unabhängig von jeglicher Körperstelle. Mhm. Also, das geht am ganzen Körper. Gut, du rasierst dich nicht nass, damit bist du raus. Marc, kannst Pause machen, kannst Muffin essen. Mhm. Marc, womit rasierst du dich? Hast du einen Rasierer von irgendeiner Firma, so ein Gillette oder? Es gibt Firmen, die stellen Rasierer her. Ja. Da habe ich mich für eine Firma entschieden. Okay, alles. Dann ob es nur eine teure oder eine billige Firma ist, ist damit beschäftigt. Okay, dann gehen wir gleich einen schnellen Schritt weiter. Was kostet bei dir eine Rasierklinge? Ich habe keinen blassen Schimmer. Okay, habe ich für dich. Weil diese Rasierklingen, die benutze ich viel, viel länger, als ich eigentlich sollte. Na, das stimmt nicht, weil das kommt ja immer auch von der häufigsten. Ich nicht, okay, alles klar. Irgendwann merkst du schon. Du fall mir nicht ins Wort, du Lump. Irgendwann, Marc wundert sich immer, dass er so am Anfang der Nutzung der Rasierklinge ist so eine Rasur in 5 Minuten erledigt. Blut jetzt immer und später überhaupt nicht. Und dann irgendwie braucht er 2 Stunden. Ja. Also. Die werden natürlich stumpfer. Okay. Also, ich bin bereit für die nächste Frage. Du kannst runterkauen in Ruhe. Ich habe recherchiert. Also nach meinem Gutdünken gibt es, nicht nach meinem Gutdünken, ich habe es ja nicht entschieden, nach meiner Erkenntnis gibt es drei grobe Rasiermöglichkeiten. Es gibt diese Markenrasierer, da kostet eine Klinge so 3 Euro. Das ist wirklich so. Ja, das ist, also da bezahlt sie den Namen mit, das ist ja wie mit Druckerpatronen. Genau. Wir wissen es ganz genau, der Rasierer ist günstig, wobei das auch nicht stimmt. Und dann bezahlt sie über die Klingen genau wie die Druckerpatronen ab. 3 Euro für eine Rasierklinge war mir immer zu viel. Deswegen bin ich zur günstigeren Alternative gegangen. Das sind die Einwegrasierer. Mhm. Da kostet ein Rasierer, also sprich eine Klinge so um den Euro herum. Einwegrasierer. Ja, die nennen sich Einwegrasierer, ich weiß auch nicht warum, das sind so Plastikrasierer. Kennst du aus dem Hotel? Wenn man die nur einmal benutzt wahrscheinlich. Ja, wahrscheinlich. Ja, das möchten die aber ja. Aber René benutzt die zehnmal. Ja. Nee, die möchten ja, dass man den nur einmal da benutzt. Da gibt es ja noch eine Kategorie dazwischen, nämlich den Mehrfachrasierer, nur eben nicht von der Markenfirma. Also du gehst zum Discounter, sagen wir mal hier. Ja, habe ich recherchiert. DM oder Rossmann, okay. Und da kriegst du die Sachen eben preiswert. Nicht ist, von Gillette, sondern Hausmarke. Ist, ja, und da hast du auch so nachkaufbare Klingen. Aber die Klingen, ich habe recherchiert, die Klingen sind wirklich, sagen wir mal, 2 bis 3 Euro. Darunter läuft wirklich nicht viel. Okay. Ja. Dann hast du Einwegrasierer für 1 Euro. Und dann gibt es die Variante, die am seltensten wahrscheinlich benutzt wird, weil sie sehr nach einer Hürde klingt. Das ist der Rasierer mit der Rasierklinge. Der Klassiker. Der Klassiker. Und jetzt schätzen mal, wir rechnen mal kurz in Cent um. Wir sind bei 300 Cent, sagen wir 200 Cent im Mittel für den 250 Cent im Mittel für den normalen Rasierer. Den Einwegrasierer, ja, das ist der Punkt. Da wollte ich erstmal drauf hinaus. Den habe ich völlig außer Konkurrenz, weil mir ist das zu viel Plastik. Also ich krieg's nicht hin, mir einen Einwegrasierer zu kaufen oder so eine Tüte mit 10 Stück, die günstig sind, und dann weiß ich, ich werfe komplett den ganzen Rasierer in den Müll, wenn er fertig ist. Hm. Krieg ich nicht hin. Deswegen habe ich die andere Alternative angeguckt, und da kostet die Klinge wie viel? Das ist lächerlich. Also das sind ja wirklich die richtigen klassischen großen Rasierklingen. Genau. 10er-Pack, weiß ich nicht, 1,50. Also die Klinge kostet 10 Cent. Okay, dann habe ich gut geschätzt. Ja. Und jetzt habe ich, also das Gerät, was man dazu benutzt, nennt sich dann Rasierhobel. Die kriegt man zwischen 10 und 20 Euro, gibt es auch ganz teure Modelle. Und ich hatte natürlich überlegt, mache ich das oder mache ich das nicht, weil das eine Rasierklinge im Spiel, das klingt erstmal super gefährlich, da ist kein Gitter davor, alles, was die Werbung verspricht, keine Schneidung, nicht schneiden, keine Hautreizung und so weiter und so fort, ist in diesem Segment ja gar nicht als Marketingversprechen vorhanden. Und ich habe dann auch bei den Rezensionen an verschiedenen Stellen gelesen, dass Leute sich da offenbar halt mit umbringen. Also es macht einen sehr, sehr, sehr, sehr, sehr gefährlichen Eindruck. Mm. Und ich habe dann aber, nachdem ich das mal durchgerechnet habe, also nehmen wir mal einen Durchschnittsmenschen, der sich regelmäßig, aber nicht häufig rasiert, der benutzt ungefähr 8 bis 12 Klingen im Jahr, ja. Das heißt. Der gute alte Durchschnittsmensch. Genau. Der normale. Der Durchschnittsmensch gibt. Mann. Gibt also, warum mache ich den Podcast eigentlich mit euch beiden? Weil du keine andere Wahl hast. Der Durchschnittsmensch, ich nehme mal 10 Rasuren im Jahr, 10 Klingen im Jahr. 10 mal rasieren im Jahr. Oh, das wäre schön. Ich hasse rasieren, ey. Kostet 25 Euro für die Klingen, ja? Jetzt sind wir wirklich günstig. Jetzt sind wir nicht bei Gillette und so, sondern sind jetzt irgendwie, haben einen günstigen Rasierer gefunden. 25 Euro im Jahr. Und der Fuchs mit dem Rasierhobel, der bezahlt 1 Euro. Nur für die Klingen. Das ist die Frage, wie oft braucht er einen neuen Hobel? Den braucht er wahrscheinlich genauso wenig oft, wie man einen neuen Rasierer braucht, weil du ja die Rasierklinge nur austauschst. So ist das. Und ich kann aus der Erfahrung sagen, das, ich weiß ja, habt ihr jemals gesehen, dass ich irgendwie zerschnitten im Gesicht aussehe? Du, wir sehen uns ja nur alle 14 Tage, von daher. Meistens im Winter, da sehe ich so mal geheilt. Nehmen an, ne? wir nehmen heute auf, morgen rasierst du dich wieder, ja. Und in 2 Wochen ist wieder alles abgeheilt. Genau. Kenn ich doch. So ungefähr. Genau, nein, ich kann es wirklich empfehlen, also auch für die Frauen. Mhm. Das ist nicht nur eine Gesichtssache. Also weil ich habe natürlich geguckt, ich werde hier kein Thema platzieren, was so wie euer Computerthema gerade so extrem männerlastig ist. Betrifft auch Frauen. Ja, ich weiß gar nicht, was du da schon wieder erzählst. Du redest hier wieder um Kopf und Kragen, René. Mach nur weiter. Nein, also an der Stelle ist ja mein Tipp auch schon zu Ende. Also es lohnt sich das mal als Option anzugucken. Mhm. Und vielleicht einfach mal, ich habe jetzt neulich Rasierklingen gekauft, 80 Stück. Ich habe 7 Euro oder sowas bezahlt. Die reichen ja 8 Jahre. Ja, laut seiner Rechnung. Wirklich so. Es ist wirklich so. Ich brauche nie wieder in meinem Leben Rasierklingen kaufen. Es gibt dafür keinen Markt mehr. Also es ist mit Sicherheit die vernünftigere Variante. Es ist äußerst nachhaltig. Es wird auch nach wie vor produziert. Und zwar nicht zu wenig davon. Der Hobel und Gillette sogar. Also richtig gute Markenrasierer Wilkinson, für 10er. Gillette, ja. Also wirklich die Marktführer. Und da kriegst du wirklich das beste Zeug. Und das hält auch irgendwie ewig und 3 Tage. Voll. Aber das Problem ist, dass es komplett, der Markt hat die Leute komplett umerzogen. Ja, nee, die Werbung hat uns umerzogen. Ja, das meine ich dann. Okay, das ist ja der Markt. Der Markt, das Marketing, genau. Und jetzt ist es an Mark, euch umzuerziehen, nein. Nee, es ist wirklich so. Also es, und ich kann nur sagen, es ist auch ein schönes Event, diese scharfe Rasierklinge auszupacken. Dann schraubst du ja, ich kannte das nur von meinem Vater, du schraubst ja dann den Griff, drehst du ab, dann hast du das Oberteil, dann legst du die Rasierklinge rein, dann legst du das Mittelteil rauf, schraubst den Griff wieder fest und dann geht es richtig butterweich mit der Klinge durchs Gesicht. Ja, ein Fest. Es ist ein... Oh. Stefan, ja. Aber nee, es ist also mit Sicherheit eine Überwindung. Ne? Wir sind ja alle nicht damit aufgewachsen. Dachte ich auch. Ich mache mittlerweile die Augen zu beim Rasieren. Nee, ich gucke lieber hin, wo ich rasiere. Ja. Ja, die spannend, sind natürlich so richtig schön. Ja, ja, cool. Jetzt kommen wir zur Kehrseite der Medaille. Die Klinge sind natürlich so richtig schön skalpellmäßig scharf. Das heißt, macht euch keine Sorgen da draußen, wenn ihr euch damit schneidet. Ihr merkt es gar nicht. Nee, die sind so scharf. Stimmt, da muss man schon einen halben Zentimeter in der Haut drin sein. Und dann irgendwann. Und ich muss dazu sagen, nur um das zu zeigen, wie sicher das ist. Ich bin ein Mensch, der hat zu Hause nur stumpfe Messer. Weil ich kann kein Blut sehen. Und deswegen, aber du kochst auch nicht, nehme ich an. Doch. Du kochst mit, also nee. Mit also stumpfen Messer. Nein, das geht nicht. Also wenn ich habe oft gemerkt, dass ich ein scharfes Messer an der Stelle habe, dann wäre die unsere Zeit ist abgelaufen. Ja, gut, das war's dann. Wir hören uns. Nein, so schnell geben wir nicht auf. Ja, mach noch einen Abschluss zu dem Thema. Na, genau, klar. Also Abschlusssatz. Stefan, vielleicht ist das jetzt auch der Punkt, um zum Mann zu werden und mal mal. Wenn du dir das nächste Mal den Schädel rasieren willst, nimm doch einfach mal so eine saftige Klinge. Ich würde es vorher an der Stelle probieren, die man nicht sieht. Es gibt ja mittlerweile die meisten Trockenrasierer sind ja auch kompatibel, steht ja meistens drin, auch für Nassrasuren geeignet. Ne? Ja, aber das auch da musst du so einen Kopf nachkaufen. Richtig, ja. Ne? Aber ich habe mal eine Zeit lang probiert mit Nassrasur, aber es wird so schön glatt, es pickelt nicht. Alles, was außerhalb des Gesichts stattfindet, mache ich nass, aber im Gesicht selber mache ich eigentlich nur trocken. Okay. Das reicht. Schöne Schluss. Was ist los von dir? Ja, okay, gut. Gut, ja, haben wir das Thema auch. Spannend. Ihr seht, liebe Zuhörer und wir können Zuhörerin, nicht nur langweilig. Richtig, es sind hauptsächlich zwar, aber nicht nur. Themen, die uns beschäftigen. Ja, das ist auch der einzige Grund, warum der Podcast so viel Geld investiert und ich der Einzige bin, der eine Gage bekommt. Ja, und die steckst du gleich. Du bekommst eine Gage? So, nee, hier Muffin war Gage. Mir platzt gleich der Sack. So, dann, ja, hier hast du dein Buch. Danke. Oh ja. Willkommen zum Witzbattle. Marc liest vor, ich lese auch aus dem Buch vor. Stefan hat sich wie immer besser vorbereitet. Wie immer. Stefan hat die alten Kamellen aus dem Netz besser? Gesucht. Ich habe mich vorbereitet. Hallo? Ich habe hier ein Buch deponiert. Okay, ja, Witzbattle in Folge 184 und wie immer beginnt der Marc. Runde 1. Während Marc sucht, Fips Asmus und das Buch 30 Jahre Humor vom Feinsten. Witze, Gags und freche Sprüche. Okay. Genau, also ein typischer, klassischer Fips Asmus. Und da kommt einer ins Antiquitätengeschäft und sagt, guten Tag, was gibt's Neues? Jetzt habe ich noch was. Ja, ein Witz, den man erklären muss, ist scheiße, ich weiß. Richtig. So, schrecklich, schrecklich. Wir machen den Zufallsgenerator. Sophie. So. Durch die modernen Schlüssellöcher ist die Aufklärung unserer Jugend stark gefährdet. So, ne? Ein Gespräch dreier Chirurgen auf einem Kongress. Ich operiere am liebsten Buchhalter. Da ist alles sauber durchnummeriert und in einer Liste exakt aufgeführt. Ich operiere gern Elektriker. Alles mit genormten Farbcodes versehen. Da kannst du fast nichts falsch machen. Und ich operiere am liebsten Manager. Kein Herz, kein Hirn, kein Rückgrat, keine Eier. Und wenn du den Kopf mit dem Arsch verwechselst, ist auch wurscht. Der Bauer ist gestorben. Ein Beamter verlangt von der Bäuerin den Totenschein. Die sagt, da gibt's keinen Totenschein. Er ist ohne ärztliche Hilfe gestorben. Sehr gut. So, dann wollen wir mal gucken, was der Fips noch zu bieten hat. Ein Moderator ist jemand, der seinen Senf zu anderen Leute Käse gibt. Zu anderen Leute Käse. Okay. Also. Journalist würde ich fast sagen. Den folgenden kennt ihr garantiert. Eine Gruppe von Mathematikern und eine Gruppe Ingenieure fahren mit dem Zug zu einer Tagung. Die Ingenieure haben sich alle brav eine Fahrkarte gekauft. Die Mathematiker nur eine zusammen. Als der Kontrolleur kommt, rennen die Mathematiker aufs Klo, sperren ab und schieben, als der Kontrolleur den Fahrschein verlangt, ihre einzige Karte unten durch. Für die Rückfahrt denken die Ingenieure ebenfalls den Trick der Mathematiker anzuwenden und kaufen sich zusammen nur eine Fahrkarte. Sie stellen verwundert fest, dass sich die Mathematiker ihrerseits überhaupt keine Karte gekauft haben für die Rückfahrt. Als nun wieder der Kontrolleur kommt, quetschen sich die Ingenieure aufs Klo und sperren ab. Die Mathematiker kommen vorbei und rufen: Den Fahrschein bitte. Runde 3. Werbespruch des Schützenvereins: Lernen Sie schießen und treffen Sie neue Freunde. Sowas kommt ja gut. Ups. Schade, dass er das nicht mehr hören kann. Ja, allerdings. Sorry, der war nicht gut, ich muss weiter blättern. Ach, das war er noch gar nicht. Man hat jetzt Schwalben mit Papageien gekreuzt. Als Zugvögel können sie dann in Afrika nach dem Weg fragen. Ja, ist gut. Ist vielleicht besser, wir machen Schluss an der Stelle gleich. Na, einer kommt nach noch. Steffen macht noch einen und dann. Genau. Ein Unternehmen hat seine Spitzenleute auf ein teures Seminar geschickt. Sie sollen lernen, auch in einer ungewohnten Situation Lösungen zu erarbeiten, rasch und zielgerichtet zu entscheiden. Am zweiten Tag wird der Gruppe von Managern die Aufgabe gestellt, die Höhe einer Fahnenstange zu messen. Sie gehen also hinaus auf den Rasen, beschaffen sich eine Leiter und ein Bandmaß. Ah, doch die Leiter ist zu kurz. Also holen sie noch einen Tisch, auf den sie die Leiter stellen. Es reicht immer noch nicht. Sie stellen noch einen Stuhl auf den Tisch. Das alles ist sehr wackelig. Da fällt der ganze Aufbau immer wieder um. Alle reden gleichzeitig, jeder hat andere Lösungsvorschläge und es herrscht ein heilloses Durcheinander. Da kommt ein Ingenieur vorbei, sieht sich das dreimal ein paar Minuten an und zieht wortlos die Fahnenstange aus dem Boden, legt sie hin, nimmt das Bandmaß und misst die Stange vom einen Ende zum anderen. Er schreibt das Ergebnis auf einen Zettel und drückt ihn zusammen mit dem Bandmaß einem der Manager in die Hand. Dann geht er wieder seines Weges. Kaum ist er um die Ecke, sagt der eine Top-Manager: Das war wieder typisch Ingenieur. Wir müssen die Höhe der Stange berechnen und er sagt uns die Länge. Deshalb lassen wir die Leute auch nie in den Vorstand. Ja. Ich wollte wissen, wie hoch die Stange ist. Ja. Der war mal zum Nachdenken. Ja. Tief. Tief. Bonusrunde. Marc, du machst dann doch den Abschluss? Ja. Ja. Gut. Das ist eigentlich mehr eine Weisheit vom alten Fipsen. Aha. Naja. Wer arme Eltern hat, der kann einfach nichts dafür. Wer allerdings arme Schwiegereltern hatte, der ist selber schuld. Der ist wirklich gut. Ja. Ja. Du kannst den nicht mehr vorlesen. Okay. Ich lese den vor. Auf deine Empfehlungen. Ja. Fragt der Lehrer: Fritzchen, was ist analog? Das ist die Vergangenheit von analügt. Ja. Siehst du? Ja, der war doch so einfach. Der war aber so alt wie der Fips selber. Genau. Ja, ihr Lieben. Das war das Witzwettel. This was set, wie der Franzose sagt. It's over now. Das war Folge 184. Ja, jetzt ist drüber. Genau. 184 haben wir hinter uns. Schön, dass er dabei war. Wir hoffen, ihr hatten spannende Teilen, liken, abonnieren. Und die Glocke drücken. Na? Ja, wir hören uns in 2 Wochen wieder. Richtig. Bis so dahin. Ihr mögt, wir mögen. So ist es. Wir wünschen euch eine schöne Zeit. Macht's gut. Tschüss. Tschüss. Und hier sind die Outtakes. Ja. Hört man mich? Ja, sag mal was. Hallo? Lauter? Irgendwie? Hallo? Warte, nee, dich höre ich nicht. Hallo? Hörst du mich jetzt? Jetzt, ah, ja. Was ist los, René? Da haben wir schon mal einen Lacher drauf. Jetzt kannst du lachen. Ich freue mich auf die Begrüßung. Ui, ich bin ein bisschen übersteuert. Guck mal. Du bist immer übersteuert, weil was? Du sehr wechselnd. Dann steuer mich doch mal runter. Ich krieg auch immer Post vom Finanzamt, da steht auch dann, ich bin übersteuert. Geh los. Gut, dass die Aufnahme schon läuft. Ich kann leider nicht klatschen, Stefan, ich habe die Hände voll. Ja, war gut, ne? Und wir haben wieder nicht notiert, worüber wir uns unterhalten haben. Ich hab's mir gemerkt. Letztes Mal hat das wunderbar funktioniert, diesmal gar nicht. Das ist ein absoluter Geheimtipp. Dass wir den hier raushauen, ist schon... Stimmt, muss ich rauspiepen. Auf jeden Fall. Das waren ungefähr 10 Minuten, die du piepen musst. Genau. Piep. Kannst aber Marc sein. Immer mit reinnehmen. Piep. Piep. Sag ich denn haha? Finde ich mit ab. Okay. 11. 11, genau. Kannst du auch sagen. Hey, wir sind ein Berlin-Podcast. Da muss man 11 sein. Marc macht als letztes. Genau. Ja, ich würde sagen, wir haben's. Wir haben's. Ich fand's. Gott sei Dank. Ich fand's schön. Ja, dann stopp mal bitte die Aufnahme.